Hallo und herzlich willkommen zu PeteCast. Das ist die Folge Nummer 20. Ich befinde mich im Phonodrom in Berlin. Es ist heute Donnerstag, der 26. November 2015. Auch heute bin ich nicht alleine, sondern habe einen netten Gast dabei. Und zwar den Hannes. Hallo Hannes, grüß dich. Ja, hallo, schön hier zu sein. Hannes, du wurdest mir empfohlen als, als Podcast, potenzieller Podcast-Gast von Matthias. Mit dem habe ich gerade die letzte Folge gemacht, die Folge Nummer 19, wo es über die Antimilitärklausel in der GNU-GPL ging. Und wir hatten im Nachgespräch nach dem Podcast uns über Messenger unterhalten und über die Liste, die die Free Software Foundation rausbringt. Und er sagte, er hätte da einen sehr, sehr interessanten Ansprechpartner und hat da deinen Namen erwähnt. Ja, so ist das. Also, ja, ich kann ja vielleicht vorweg sagen, ich bin jetzt kein studierter Krypto-Experte, aber ich habe manchmal so ein Ding, dass ich mich mit irgendwas beschäftige und dann lese ich mich da rein und lese ein bisschen mehr und dann muss ich mich da irgendwie tiefergehend mit beschäftigen und bei den Messenger war das irgendwie so und dann habe ich wahrscheinlich genug Leute lang genug genervt, dass sie dann anfangen, auf mich zu verweisen, wenn es darum geht. Das ist ja, finde ich, auch ein total spannendes Thema. Aber erstmal so grundsätzliche Sachen. Wo kommst du her? Jetzt gerade generell? So generell, ja. So generell im Leben komme ich aus Bonn eigentlich. Okay. Und wohne jetzt seit 8 Jahren ungefähr in Berlin. Mhm. Genau. Jetzt gerade konkret komme ich aus der Uni bzw. Arbeit. Okay. Ja. Was hat dich von Bonn nach Berlin verschlagen? Das Studium ursprünglich. Also ich wollte Bioinformatik studieren. Das gab es nur in Berlin und ein paar anderen Standorten. Und dann ist es am Ende Berlin geworden. Das war jetzt nicht der Mega-Berlin-Hype, dass ich dachte, ich muss unbedingt nach Berlin, aber hat sich ergeben und habe ich auch nicht bereut seitdem. Okay, das ist natürlich klasse. Und wie weit bist du jetzt im Studium? Ich bin in meinem Doktor gerade. Okay. Zweites Jahr. Genau. Den mache ich so halb an der Freien Universität und halb am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik. Mhm. Das ist auch in Dahlem da unten. Ah, okay. Und wie siehst du aus? Wie sehe ich aus? Ich habe so dunkelblonde Haare und so ein Vollbart, würde ich sagen. Rot-blond irgendwie. Ist dazwischen mal voller, mal weniger voll. Ansonsten hauptsächlich, wahrscheinlich schon meistens eher schwarz angezogen, aber nicht mehr so dogmatisch wie früher. Kommt das durch die Musik oder durch ein, warst du mal Mettler? Oder ja, jetzt kein Vollblut exklusiv nur Metal hörender Mettler, aber ich hatte auch mal lange Haare, die sind jetzt schon eine Weile weg, aber ja, schon. Okay, und wie schmeckst du? Wie schmecke ich? Gute Frage. Also ich weiß wahrscheinlich, wie ich rieche. Ich komme nämlich gerade vom Asia-Snack und habe was vom Eisessnack gegessen, danach riecht man immer nach Fritteuse. Mhm. Aber da ich da sehr oft hingehe, mittags auch, schmecke ich jetzt vielleicht inzwischen auch schon nach Asia-Snack. Okay. Ja, wir wollten uns um das Thema Messenger unterhalten, was ich persönlich ein sehr, sehr gutes Thema finde, gerade mit der, das ist immer so doof, das zu sagen, gerade seit Snowden, also als ob es vor Snowden nicht die gleichen Probleme gab, aber seit Snowden gibt es da vielleicht eine größere Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Und mit dem zunehmenden Smartphone-Boom ist ja das Medium SMS ja quasi völlig verschwunden. Und Alternativen kamen halt her. Und ich bin ja auch ein großer Verfechter von einigen Messengern und probiere die Leute ja auch zu bekehren. Aber es ist halt teilweise nicht einfach. Und wir wollten uns heute mal so allgemein über das Thema Messenger auf dem mobilen Endgerät unterhalten und vielleicht mal einige Messenger einfach mal, die man kennt oder nicht mehr kennt, mal ansprechen. Und ja, du hast dich ja mit der Thematik ja intensiv beschäftigt. Das heißt, du kannst uns da bestimmt einiges dazu erzählen. Hoffentlich. Ich weiß nicht, was ich dazu alles erzählen kann, außer vielleicht aus der Benutzer- oder Missionierer-Sicht. Aber ich denke, da kriegen wir auf jeden Fall eine schöne Sendung dazu zu dem Thema hin. Jo. Mal ganz doof gefragt, was für mobile Endgeräte nutzt du denn? Also was für Geräte hast du, mit denen du Messenger-Services überhaupt nutzt? Also hauptsächlich eigentlich mein Mobiltelefon. Okay. Also ich habe hier so ein OnePlus. Mhm. Und ich habe auch ein Android-basiertes, wie nennt man das, Multifunktionsgerät, Tablet mit Tastatur. Ja. So ist in die Richtung. Wirklich Messaging mache ich damit aber nicht, muss ich ehrlich sagen. Also dafür, das hat halt kein mobiles Internet außer WLAN. Mhm. Und das benutze ich mehr wie ein Laptop-Ersatz. Also. Okay. Und wie bist du zu einem ersten Messenger gekommen? Oder was nutzt du so hauptsächlich? Also ich habe gerade eine Reihe von Messengern installiert auf meinem, okay, auf meinem Handy. Also ich denke, wie viele eher technisch versierte Menschen, habe ich früher sehr viel Jabber oder XMPP benutzt. Mhm. Mache ich auch weiterhin. Also ich habe noch einen Jabber-Client auf dem Handy, Conversations, ist ein guter Jabber-Client, kann ich empfehlen. Aber genau, also ich musste direkt dazu sagen, dass ich halt keine Google-Apps auf meinem Telefon habe, auch keinen Play Store. Das bedeutet, dass man dann bestimmte Messenger schon mal auch direkt nicht hat. Ja, ich habe außerdem, dazu sagen wir dann später vielleicht nochmal was, aber so als Übersicht, ich habe momentan gerade installiert Telegram noch, Kontalk, ist weniger bekannt, und ein Fork von Signal, also dem neuen Text-Secure sozusagen. Genau. Die benutze ich im Großen und Ganzen alle ungefähr gleich viel, würde ich sagen, je nachdem, mit unterschiedlichen Leuten halt den einen oder den anderen. Das ist genau das Hauptproblem, so geht es mir nämlich auch. Ich habe so verschiedene Peer-Groups, nenne ich es einfach mal. Und in verschiedenen Peer-Groups sind verschiedene Messenger einfach verbreiteter. Ich probiere natürlich auch, für mich auch persönlich, weil ich denke, da draußen geht es ganz vielen Leuten so, die halt nicht nur mit einem Messenger durch die Gegend laufen, sondern mit mehreren, um halt mit den verschiedenen Peer-Groups zu kommunizieren. Von deinem Verhalten, von deinem Messenger, wie häufig verwendest du die Messenger oder ist es, oder welche Messenger verwendest du am meisten? Ja, also wie gesagt, ich benutze alle von denen schon irgendwie täglich, denke ich. Mhm. Ich bin jetzt aber auch nicht eine der Personen, die wie verrückt die ganze Zeit mit Person X die ganze Zeit Nachrichten schreibt. Also ich würde jetzt sagen, vielleicht pro Messenger 5 bis 10 Messages so als untere Kante, so wenn, ich habe ja gesagt, es sind ungefähr 4 oder sowas, also so in dem Bereich. Ich bin kein exzessiver Mobilfunk-Smartphone-Nutzer. Also so 40 Messages am Tag schickst du irgendwie los oder empfängst du? Würde ich schon sagen, ja. Was ja, spannende Frage, ich weiß gar nicht, wie das eigentlich bei anderen Leuten ist, ob es darüber Statistiken gibt, öffentlich oder so, bestimmt. Ich kenne nur so Zahlen aus dem Bereich SMS. Es gab ja, bevor dieser Messenger-Hype ja losging, auch von den Mobilfunk-Anbietern ja diese Tarife mit, wo die SMS-Flat dann dabei war. Und Deutschland war eigentlich relativ weit vorne mit Messages dann zu verschicken. Und ich kann mir vorstellen, dass es nach wie vor die meistgenutzte Funktion des Smartphones ist. Also ich sehe Leute immer weniger telefonieren, also auch subtil, wenn ich mich auf dieser Welt bewege und immer mehr Leute halt Messenger benutzen. Und gerade wandelt sich das wieder, weil ich jetzt ganz häufig sehe, dass Leute in ihr Telefon reinsprechen, also die nehmen in ihrem Messenger eine Voice-Nachricht auf, schicken die los und kriegen dann wieder eine Voice-Nachricht zurück. Das machen Leute, also es gibt ja diese diversen Funktionen, ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen, habe mich immer gefragt, wer macht das eigentlich? Ich sehe das jetzt ganz, ganz häufig. Also gerade Frauen, die laufen dann und sprechen dann ihr Telefon rein und also man sieht halt, die haben das Telefon in der Hand, also vor sich, sprechen da rein. Dann nach einer kurzen Zeit nehmen sie das Telefon vor dem Mund weg und halten sie es ans Ohr und hören dann scheinbar dann die Rücknachricht und dann nehmen sie es vom Ohr wieder weg und sprechen dann wieder vor ihrem Mund ins Telefon rein und so machen die gerade ihre Konversation. Vielleicht ist es nicht nur Voice Messaging, sondern vielleicht nutzen auch einige Leute diese Spracheingabefunktion des Telefons. Okay, ja. Aber häufig sehe ich halt dann, dass halt auch in der S-Bahn mal, wenn ich andere Leute beobachte, die keine Privacy-Folie drauf haben, die dann doch dann irgendwie diese Taste drücken, um halt irgendwas aufzunehmen. Und dann lassen die Taste los und dann wird, glaube ich, die Message automatisch verschickt oder sonst irgendwas. Ja, ist ja jetzt auch nicht so abwegig. Also ich sag mal, also weswegen ich ja auch gern Messaging benutze, ist, dass man irgendwie selber bestimmen kann, wann man auf was reagiert und so. Genau. Und dass man nicht sozusagen live dazu gezwungen ist, zu etwas Stellung zu nehmen, was da vielleicht aus dem Hörer kommt. Und wenn man so Voice-Messaging benutzt, ist das ja dann vielleicht das Vorteile von beiden Welten. Genau, das sehe ich auch so. Das Schöne ist ja genau an diesem Messaging, dass es halt eine asynchrone Kommunikation ist. Okay, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet. Wir haben ja so ein paar Themen uns rausgesucht. So ganz generell wollen wir erst über die Eigenschaften sprechen, also so ab Zeile 35, oder wollen wir erst über die Produkte sprechen? Ich glaube, es würde eigentlich Sinn machen, erst über die Eigenschaften zu sprechen und danach so ein bisschen die unterschiedlichen Produkte darauf abzuklopfen, was erfüllen sie nicht, damit man so ein bisschen eine Struktur hat im Kopf, nach der man die Sachen vielleicht beurteilt. Übrigens wird hier in meinem Pad werden keine Zeilennummern angezeigt, deswegen. Ach so, aber das ist interessant. Kann man das einblenden? Wird man das mal gucken? Das kann man nicht einblenden, oder? Kann man das einblenden? Bei mir ist Line Numbers eingeschaltet, aber ich sehe trotzdem keine. Okay. Naja, gut. Ich denke, wir kriegen es auch mal. Wir kriegen es hin, ja. Soll ich einfach mal anfangen? Schieß so los, ja. Ins Blaue? Genau. Genau, also ich hatte mir hier so ein paar Punkte überlegt, nachdem man die doch ja sehr vielen unterschiedlichen Kriterien so gruppieren kann. Dazu muss man sagen, das ist jetzt... Hab ich mir so strukturiert, weil ich fand, dass es Sinn macht. Es gibt auch andere Listen im Internet, die unterschiedliche Messenger vergleichen. Da werden wir dann auch vielleicht gleich mal noch einen Link unten reinmachen. Für mich haben sich so die Hauptvier Punkte ergeben. Einmal die Sicherheit der Übertragungswege, also dass sozusagen Sicherheit im engeren Sinne berührt halt auch die Privatsphäre. Im Klaren, dass das sowas, was die meisten Leute unter Sicherheit verstehen. Dann die Infrastruktur des Messengers, also wie ist das Messenger-Netz aufgebaut, ist es zentralisiert, ist das dezentral, ist das föderiert, da sage ich auch gleich nochmal was zu den Begriffen. Dann ob die Kommunikationswege dieses Messengers, sind die irgendwie öffentlich spezifiziert, also können unterschiedliche Leute Messenger-Software anbieten, unter Umständen Knoten betreiben. Gibt es auch unterschiedliche Clients und Server etc. pp. Der dritte Punkt wäre dann so ein bisschen, wie betrachten wir die Messenger-Software, die auf unserem Telefon ist? Also was ist das für ein Stück Software? Ist das als Software überhaupt vertrauenswürdig? Wie funktioniert das? Kann ich dem vertrauen? Und der vierte Punkt wäre, so ist jetzt auch klassisch für eine eher technisch versierte Runde, die Usability kommt zuletzt. Ja, genau. Das wäre so ein bisschen die Features, also macht die Software überhaupt das, was ich will? Also ermöglicht die mir, mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben? Ist es einfach, ist es kompliziert? Kann ich Fotos damit teilen? Gruppenchats? Ja, nein. So ein bisschen. Also diese vier Punkte wären das und wir können mit dem ersten direkt einsteigen. Genau. Nee, super. Finde ich eine sehr, sehr gute Geschichte. Da kommt auch das Thema wieder auf. Post-Snowden. Halt, ich glaube, das Thema Sicherheit, Privacy ist auch erst in den letzten paar Monaten, Jahren eigentlich so an erste Stelle gerückt. Also ich kann mich erinnern, als dann immer mehr Dokumente geleakt wurden nach Snowden, dass auch dann die ersten, weißt du, da gibt's ja die ganzen Computerzeitschriften, die halt dann irgendwie Messenger testen und die für gut oder schlecht befinden. Und dann wurden die Kriterien im Bereich Privacy, Security weiter nach oben gestuft. Gell? Das war vorher so, hat sich keiner drum gekümmert, funktioniert halt irgendwie. Gell? Aber seitdem habe ich mal das Gefühl, dass das Thema auch präsenter ist, auch in der Bevölkerung. Ja, ich denke auch. Also ich bewerte das auch sehr positiv insgesamt. Also ich glaube, dass sich schon einiges in den letzten Jahren getan hat und vorher war man ja schon so ein bisschen, wenn man versucht hat, den Leuten irgendwie verschlüsselte E-Mails oder sowas einzurichten, dann war man schon echt so der Freak. Genau. Und der Typ, der irgendwie Probleme hat. Aluhut. Da hat jetzt schon ein Umdenken stattgefunden und es hat nicht nur ein Umdenken stattgefunden, sondern ich würde auch sagen, dass die Software sich qualitativ weiterentwickelt hat. Also vorher war es oft so, dass sichere Lösungen eigentlich fast immer schwer zu bedienen waren oder irgendwie nicht so schön aussahen oder und ich denke, dass jetzt inzwischen gibt es gute, sichere Kommunikationsprodukte, die trotzdem irgendwie gut aussehen und wo die Leute nicht das Gefühl haben, es ist jetzt irgendwie mega die Nerd-Software. Mhm. Das ist schon ein wirklicher Fortschritt und ich hoffe, dass das die Tendenz anhält. Mhm. Ja, dann kommen wir auf das Thema mal Privacy Security. Was für Aspekte siehst du denn, was da zu betrachten ist? Also Privacy und Security sind ja erstmal zwei unterschiedliche Punkte. Auf was beziehst du das denn alles? Also die Kernfrage sozusagen ist ja erstmal, werden die Daten überhaupt verschlüsselt? Also wer kann das, was vermeintlich privat ist, also das, was ich dir irgendwie schicke von meinem Handy aus, von dem alle immer ausgehen, dass es nur zwischen zwei Personen abläuft, tatsächlich ja aber über unglaublich viele Knoten im Backbone des Internet umgeleitet wird. Wer kann das mitlesen? Wem muss ich vertrauen? Das ist ein bisschen so die Vertrauensfrage, glaube ich, die zieht sich durch das gesamte Thema. Wem muss ich vertrauen? Wem kann ich vertrauen? Und da ist so, ja, also das unterste Level an Security, was man sozusagen haben muss, ist die Transportverschlüsselung, die sogenannte. Also da hat sich auch viel getan. Das ist heute bei den meisten Messagern selbstverständlich, aber war es auch vor ein paar Jahren noch nicht. Ja, also Transportverschlüsselung ist, wenn ich dir eine Nachricht schicke, dass die zumindest von mir zu meinem Service Provider und von meinem Service Provider zu dir, dass diese Wege abgesichert sind gegen jemand, der das Kabel zwischen uns angezapft hat. Mhm. Oder auch einfach jemand, der im selben WLAN sitzt oder im selben Netzwerk ist. Also das war früher nicht gegeben. Ja? Also früher, wenn man WhatsApp benutzt hat und eine Nachricht verschickt hat und jemand saß im WLAN, hat den Verkehr mitgeschnitten, dann hat er die Nachricht mitgeschnitten. In Klartext muss man mal sagen. Genau. Also wenn ich geschrieben habe, du bist doof, dann hat auch der Mitlesende gesehen, du schreibst an Annika 0815, du bist doof. Genau, richtig so. Und das ist also diese Art von Transportverschlüsselung, die wird Gott sei Dank jetzt mehr selbstverständlich. Wobei in anderen Bereichen wie im Internet haben wir auch eine ähnliche Entwicklung, dass HTTPS jetzt weiter verbreitet wird. Das ist auch positiv zu bewerten. Klar ist natürlich bei dieser Transportverschlüsselung immer noch, dass es das hält sozusagen nur die ganz basalsten Angriffe ab. Korrekt. Ja, und ich muss bei der Transportverschlüsselung immer noch dem Service Provider vertrauen, weil der die Daten im Klartext hat und die mitschneiden kann und mitschneiden tut auch. Also das ist auch wohl dokumentiert. Und da ist natürlich, also das nächste Level, das, wo ich sagen würde, darunter geht es eigentlich nicht, ist die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja. Das bedeutet, es findet zusätzlich zu der Transportverschlüsselung, also eine zusätzliche Sicherheitsschicht, eine Verschlüsselung auf meinem Gerät statt. Und die Entschlüsselung, die findet tatsächlich erst bei dir statt. Ja? Und niemand unterwegs kann diese Entschlüsselung vornehmen. Und das ist das so, wie wir uns das eigentlich wollen, weil das nah daran kommt, zu sagen, etwas, was für dich bestimmt ist, ist tatsächlich nur für dich bestimmt. Mhm. Und genau, also das sind so die basalen Sicherheitskonzepte, die eigentlich, wo ich mir wünschen würde, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eigentlich überall Standard wäre bei Kommunikation zwischen unterschiedlichen Teilnehmern, um viel der schlechten Entwicklungen, die wir jetzt ja auch gesehen haben, wie NSA und solchen Sachen, da was entgegenzusetzen. Das ist ja aber auch so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bietet ja auch für die meisten Leute ja eine gewisse Usability-Einschränkung ein. Das heißt, bedeutet ja, du kannst ja nur verifizieren, ob du derjenige auf dem anderen Ende bist, wenn du einmalig gesehen hast, wie dem anderen sein Schlüssel aussieht. Ja und nein. Also ich muss dazu sagen, da werden wir, glaube ich, später auch nochmal zu kommen. Es gibt grundsätzlich in bestimmten Fragen schon immer ein Trade-off. Ja? Also es gibt kein perfektes Modell, zumindest kenne ich noch keins, was uns die vollständige, perfekte Sicherheit gibt und dafür immer noch super einfach zu bedienen ist. Das muss man immer abwägen. Trotzdem gibt es schon bestimmte Standards, die man jetzt etabliert hat. Also was viele Messenger auch machen, ist TOFU als Konzept heißt das, Trust on First Use. Mhm. Und das bedeutet, wenn wir zum ersten Mal miteinander kommunizieren, tauschen wir den Schlüssel aus und wir akzeptieren den dann erstmal als gültigen Schlüssel der anderen Person ohne das zu wissen. An diesem Punkt ist theoretisch ein Angriff möglich. Aber wenn wir später unseren Schlüssel verifizieren sollten, würde der auftauchen, dieser Angriff. Und er verhindert das, was ein großes Problem, sage ich jetzt mal, im Bereich der privaten E-Mail-Verschlüsselung ist. Dieses ganze Trust of Web und Signieren, was alles ja aus meiner Sicht eher schlecht als recht funktioniert hat. Also nicht massentauglich ist. Und im Idealfall bietet die Software natürlich trotzdem die Möglichkeit an, dass wir das manuell verifizieren können oder über Passphrasen fragen. Das gibt's auch in Messengern, dass wir sozusagen über ein Shared Secret, nennt man das, uns gegenseitig verifizieren können. Da ist noch Raum für Verbesserung, würde ich sagen. Aber ich bin eigentlich schon zufrieden damit, dass es inzwischen so ist, dass überhaupt ein Schlüsselaustausch automatisch stattfindet und man den erstmal akzeptiert und erstmal loslegen kann, weil alles andere ja schon sehr abschreckend wäre auf viele User. Genau, das ist, glaube ich, da kommen wir, glaube ich, auch dazu, Usability zum Schluss noch. Der Punkt ist natürlich der, dass, wie du schon gesagt hast, das Tofu-Prinzip ja eigentlich sehr gut funktioniert, weil der Angreifer natürlich erstmal Man in Middle spielen müsste beim ersten Kontakt. Und da ist ja so viel Entropie dabei auch, also wann dieser erste Kontakt denn ist, dass du ja praktisch eigentlich schon auf einen der beiden Teilnehmern schon zum Beispiel eine Schadsoftware oder einen Trojaner installieren müsstest, um halt diesen ersten Kontakt abzugreifen. Genau. Also das ist ein Punkt. Ist, was auch ein wichtiger Punkt ist, dass wenn wir in Zukunft hoffentlich eine Situation haben, wo sich bestimmte Programme längerfristig etablieren, dann auch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein erster Kontakt überhaupt nochmal stattfinden muss. Also wir haben momentan ja eine Situation, wo Leute irgendwie oft ihr Handy installieren und vielleicht neu installieren, vielleicht keine Backups haben oder Leute früher ihren Messenger am Computer deinstalliert haben, dann wurden neue Schlüssel generiert, dass es neue erste Kontakte gab sozusagen. Und in der Zukunft hoffe ich, dass es ein bisschen weniger wird, Leute ihre Schlüssel über Backups mitnehmen und solche Geschichten. Und dadurch die Wahrscheinlichkeit noch viel geringer wird, weil ich relativ schnell mit meinem sozialen Netz eben den ersten Kontakt überall hergestellt habe. Ein anderes Feature, was ich leider im Moment noch nicht implementiert sehe, was aber auch helfen würde, das sozusagen zu verbessern, diese Situation, wäre, dass man ähnlich wie früher in dem Web of Trust den Schlüssel verifiziert über andere gemeinsame Kontakte. Mhm. Also dass sozusagen, wenn ich jetzt deine Telefonnummer in mein Telefonbuch eintrage und wir machen einen ersten Schlüsselaustausch, dass dann mein Telefon gleichzeitig andere Kontakte von mir fragt, die auch deine Kontakte sind, ob sie auch schon mal Schlüsselaustausch mit dir gemacht haben und die dann gegeneinander abgleicht. Ja. Also das wäre eine gute Möglichkeit, den Trust am Anfang zu erhöhen und es noch schwieriger zu machen, da anzugreifen. Macht meines Wissens nach momentan kein Messenger, oder? Nee, also habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Mhm. Wäre natürlich auch vom Komfort her, von der Usability natürlich ein tolles Feature. Ja, das finde ich gut. Genau, aber ich meine, man muss bei diesen ganzen Sachen auch dazu sagen, für die Sicherheit ist auch ausschlaggebend meines Erachtens, dass sie tatsächlich standardmäßig von Anfang an für alle Kommunikation gilt. Ja, also es gibt viele Messenger, die bieten zum Beispiel verschlüsselten Chat an, aber man muss es immer extra aktivieren und dazu machen. Und das ist was, da können wir bei Usability nochmal drüber sprechen, was meines Erachtens die Sicherheit immer in Frage stellt. Ja, also muss ich auch sagen, ich entwickle ja selber Software und ich baue da auch immer schöne viele Optionen rein, weil ich jemand bin, der denkt, naja, man muss halt irgendwie ein Programm an seine Bedürfnisse anpassen, aber ich weiß auch, die meisten User meiner Software benutzen immer nur die Default-Einstellungen. Genau. Deswegen muss man dafür sorgen, dass die Default-Einstellungen gut sind. Genau. Ja. Ja, vielleicht, also wenn wir hier noch beim Punkt Sicherheit sind, auch ein Stichwort, was da oft fällt, ist die sogenannte Perfect Forward Secrecy. Genau. Das ist so ein cooles Sicherheitsfeature, würde ich sagen. Vielleicht muss man das erstmal für manche Leute erklären. Genau. Perfect Forward Secrecy. Ja, das wollte ich jetzt tun. Also Perfect Forward Secrecy ist ein extra Feature. Also vielleicht erkläre ich nochmal ganz kurz, wie die Verschlüsselung sonst funktioniert. Also die Verschlüsselung sonst ist so, dass wir über ein Schlüsselaustauschverfahren, am Anfang eben Schlüssel miteinander austauschen und danach habe ich einen öffentlichen Schlüssel von dir und verschlüssel damit meine Kommunikation zu dir. Mit deinem privaten Schlüssel? Ich verschlüssel mit deinem öffentlichen Schlüssel. Dein und meinem privaten, also andersrum. Genau, mit meinem privaten und deinem öffentlichen kann ich die Nachricht zu dir verschlüsseln. Du brauchst deinen privaten dafür nicht. Genau. Genau, du brauchst nur meinen öffentlichen, genau. Ich brauche nur deinen öffentlichen und zum Endschlüssel brauchen wir dann jeweils unsere privaten. Genau, so meinte ich das, ja. Aber der Punkt dabei ist, dass es erstmal halt ein Schlüsselpaar ist, über das wir uns auch wiedererkennen. Das ist halt auch wichtig, dass das sich nicht ändert. Das war sozusagen der Schlüssel, den wir eben angesprochen haben. Der Nachteil dabei ist, also so wie das bei E-Mail halt auch ist mit PGP, dass für den Fall, dass irgendwann mein privater Schlüssel aus irgendeinem Grund öffentlich wird und einem möglichen Gegner meiner Kommunikation in die Hände fällt, dann kann der rückwirkend alle Nachrichten, die ich je geschrieben habe, entschlüsseln damit. Correct. Und das ist natürlich unangenehm. Ja. Das führt dann dazu, dass Leute eher öfter als seltener ihre Schlüssel erneuern sollten. Mhm. Die machen es natürlich trotzdem nicht, aber dann muss man wiederum neue Schlüssel austauschen, bla bla bla. Perfect for OTP ist halt ein Verfahren, was auf Basis unserer dauerhaften Schlüssel Session-Schlüssel aushandelt. Also wo wir dann für den konkreten Zeitpunkt der Kommunikation uns einen eigenen Schlüssel generieren, sodass selbst wenn mein privater Schlüssel irgendwie rauskommt, das nicht die Sessions betrifft. Genau, weil du quasi initialen Schlüssel getauscht hast und durch den initialen Schlüsseltausch du quasi pro Session einen neuen Schlüssel generierst. Dementsprechend ist jede Kommunikation, die wir neu aufbauen, mit einem neuen Schlüssel. Das heißt, den Schlüssel, den Initialschlüssel, den jemand hat, kann er halt nur die eine, also die Initialschlüssel plus den einen Schlüssel, den er abfängt, kann er halt nur eine Kommunikation zwischen uns abfangen. Genau, also das ist Perfect Forward Secrecy ist ein gutes Feature, das ist auch was, von dem man sich wünschen könnte, dass es überall im Einsatz ist. Wobei ich auch sagen muss, dass es sozusagen, wenn ich sagen würde, was sind Mindeststandards für einen verschlüsselten Chat, dann weiß ich nicht, ob das ein Mindeststandard wäre, aber es wäre schon gut, wenn man das hat. Ja. Dafür gibt es ja eigentlich auch gute Libraries schon, die man in seine Software mit einbinden könnte. Dazu gibt es gute Libraries, die aber auch Nachteile haben. Also das ist ein häufiges Verfahren, ist OTR. Genau. Dazu, das benutzen auch unterschiedliche Messenger, das ist im Bereich Java, XMPP ist es sehr beliebt. Aber das OTR in seiner normalen Version ist zum Beispiel schlecht für asynchrone Kommunikation ausgelegt. Das ist richtig, ja. Also das heißt, das funktioniert eigentlich nur, wenn beide Partner gleichzeitig online sind. Das ist ein großer Nachteil davon. Aber das, also wenn wir bei den konkreten Programmen sind, da können wir dann auch nochmal zu kommen. Da haben sich auch Leute was einfallen lassen und eine Weiterentwicklung von OTR gemacht, die im Prinzip nicht an diesem Problem leidet. Das ist Axolotl heißt das. Das sind so die Kernpunkte, sage ich jetzt mal so, bei Sicherheit, die einem vielleicht Begriff sein sollten. Also erstmal die Frage, ob die Sicherheit überhaupt per Default an ist. Dann, ob sie wirklich Ende zu Ende verschlüsselt ist, das brauchen wir schon. Und Perfect Forward Secrecy ist ein gutes Ding. Deniability wird auch noch oft verwendet in dem Bereich als Begriff. Das ist so ein bisschen das, also es gibt einmal das Konzept, dass ich mir sicher sein kann, dass du bist. Genau. Und dann gibt es sozusagen das gegenteilige Konzept, dass ich aber abschreiten kann, dass ich daran an der Kommunikation beteiligt war. Ja, genau. Das ist in bestimmten Fällen vielleicht relevant, wenn einem unterstellt wird, wenn irgendwie durch Metadaten rekonstruiert werden kann, dass wir da kommuniziert haben, dass ich dann aber sagen kann, ich war es trotzdem nicht. Ich glaub nicht, dass es ein Kern sozusagen, also untere Schranke-Feature von Sicherheit ist, aber es ist natürlich nice to have. So, ne? Alles, was wir mitnehmen können, sollen wir mitnehmen. Genau. Okay, dann ist aber der Punkt nicht nur, dass der Messenger an sich diverse Security-Features mitbringen muss, sondern es ist auch ganz wichtig, dass die Infrastruktur außenrum diverse Grundstandards auch mit einhält. Das heißt, das sieht man ja Und gibt ja mal, es ist ja unglaublich, es gibt ja Messenger, die haben ja mittlerweile so eine hohe Reichweite, dass es dann sogar in den Tagesthemen, also vielleicht nicht in den Tagesthemen, aber auf jeden Fall in allen Netzzeitschriften dann durchgepeitscht wird. Ich sage jetzt mal zwei ganz böse, wenn der Facebook Messenger zum Beispiel mal einen halben Tag down war oder WhatsApp, dann ist es natürlich gleich ein Riesenskandal und die Sau wird dann durchs Dorf getrieben. Dementsprechend ist natürlich auch das Thema ja Infrastrukturen im Messenger-Bereich ganz wichtig, weil natürlich die Messenger Datendienste benutzen, dementsprechend also nicht wie eine SMS, die im Prinzip vom Mobilfunkprovider über das GSM-Netz zugestellt wird, also von Zelle zu Zelle oder innerhalb des Provider-Netzwerkes, sondern ja geht es hier um Datennetzwerke, also es geht halt irgendwie in das Internet rein und dementsprechend wird halt das über ja solche Infrastrukturen halt dann einfach weitergeleitet. Und genau. Da hast du ja auch so ein paar Punkte mit aufgeschrieben. Zentralisierung, Dezentralisierung ist natürlich so ein ganz wichtiges Thema, was damit aufkommt. Ja, also das ist zum Beispiel ein Punkt, von dem ich das Gefühl habe, dass im Moment eigentlich viel zu wenig diskutiert wird. Also wir haben schon insgesamt so eine Debatte über Verschlüsselung, also die Sachen, die wir eben gesprochen haben, das ist schon, haben schon mehr Leute von gehört, da achten auch viele Leute drauf. Aber die Frage, wie diese Netzwerke aufgebaut sind, wird meines Erachtens im Moment ein bisschen zu wenig in den Fokus gerückt. Weil da viele Fragen dran hängen. Also du hast es gerade schon gesagt, sozusagen die Reliability ist natürlich ein Punkt. Also was passiert, wenn der Server ausfällt? Kann ich dann noch mit meinen Freunden kommunizieren oder nicht? Aber halt, da hängen auch noch andere Sachen dran. Also das ist für den Fall zum Beispiel, dass es eigentlich nur eine zentrale Serverinstanz gibt, kann auf dieser Instanz halt auch eine Form von Ausschluss passieren. Ja, also selbst wenn der Service Provider unsere Nachrichten nicht lesen kann, weil die zu Ende verschlüsselt sind, gibt es doch in vielen Punkten Möglichkeiten für den Server Provider, uns einfach von der Kommunikation auszuschließen. Dadurch, dass wir auf diesen Knoten angewiesen sind, um uns überhaupt im Internet zu finden, könnte der halt sagen, naja, die Anfragen von User XY, die werden jetzt einfach nicht mehr beantwortet. Oder mir dich als offline anzeigen. Genau. Und dann denke ich, du reagierst gar nicht auf meine Sachen. Das sind schon problematische Sachen, wo man auf einmal dem Service Provider wieder vertrauen muss. Wo wir es vorher eigentlich uns gerade erreicht hatten, dass wir dachten, endlich sind wir den los und wir müssen nur noch uns gegenseitig vertrauen. Da gibt es unterschiedliche Modelle, um damit irgendwie umzugehen. Also das zentralisierte Modell ist so das leider noch am weitesten verbreitetste. Das bedeutet im Prinzip, es gibt einen Server, also es muss jetzt nicht physisch ein Computer sein, sondern aber das ist eine technische Instanz, sage ich jetzt mal, eine technische rechtliche Instanz, also ein Service Provider wie eine Firma oder sowas, die halt einen Computer oder ein Cluster von Computern betreibt. Und wenn wir irgendwie was chatten wollen miteinander, sowas, dann sind wir darauf angewiesen, dass unsere Kommunikation vermittelt wird. Cool. An diesem Service Provider. Das ist so das zentralisierte Modell. Es gibt dann ein Modell, was wesentlich besser schon mal ist. Das ist sozusagen das föderale System. Das bedeutet im Wesentlichen, dass es mehrere voneinander unabhängige Instanzen gibt, die als Server fungieren können und die aber untereinander miteinander verknüpft sind. Mhm. Also das ist halt auch ganz wichtig. Man kann halt auch eine zentralisierte Struktur haben, die mehrere Zentren hat, aber die Leute voneinander abkapselt. Dadurch ist ein bisschen was gewonnen, aber nicht viel. Ja, also das ist dann, sage ich jetzt mal, wenn es zum Beispiel den Source Code für den Serverkomponente gibt und der Dienstanbieter schließt seinen Server, weil er pleite gegangen ist oder was auch immer, weil die Regierung ihn gezwungen hat, ihn zu schließen, dann könnte jemand anders einen neuen Server aufbauen. Das ist schon mal ein großer Fortschritt gegenüber dem, wenn es keine freie Software ist und man das nicht kann. Das ist schon mal ein Gewinn. Aber eigentlich wollen wir, dass es ein Netz gibt, in dem parallel auch mehrere Zentren betrieben werden können und die wiederum untereinander miteinander reden. Also das ist, man kann sich das gut vorstellen am Beispiel E-Mail. Ja? Mhm. Also E-Mail ist so ein typisches föderales System, wo jetzt nicht jeder von uns seinen eigenen E-Mail-Server betreiben muss, sondern wir uns aussuchen, über wen wir es machen wollen. Ja? Also de facto läuft wahrscheinlich inzwischen schon ein Viertel oder die Hälfte der E-Mails über Google. Aber das System ist auf jeden Fall so strukturiert, dass es unterschiedliche Betreiber gibt und die alle miteinander kompatibel sind. Ja. Das ist so ein föderales System. XMPP ist generell eigentlich auch so eingerichtet. Java, dass es unterschiedliche Server gibt und die miteinander sprechen. Und es sozusagen keinen Vendor-Login gibt. Ich bin nicht gezwungen, bei dem einen Server zu bleiben. Wenn der mir nicht gefällt, kann ich zum anderen gehen und ich verliere nicht den Kontakt zu meinen Freunden. Genau. Das ist ganz wichtig. Eigentlich sozusagen die schöne Utopie bei Netzen sind meines Erachtens, da gibt es auch Leute, die sehen das anders, aber dezentrale Netze. Also das sind Netze, in denen es überhaupt keine Serverkomponenten mehr gibt, sondern alle Leute direkt miteinander in Verbindung stehen. Oder über den Knotenpunkt eines anderen in Verbindung stehen, also über einen Dritte zum Beispiel. Genau, aber die Knoten sind im Großen und Ganzen gleichberechtigt, genau. Knoten. Und das ist eigentlich ich glaube, es ist nicht für alle Probleme ein gangbarer Weg, aber ist es in vielen Punkten schon erstrebenswert, weil es wirklich bedeutet, dass es keine anderen Instanzen gibt, die irgendwie Kommunikation unterbinden können. Und auch keine Metadaten bei niemandem anfallen. Ne? Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, selbst wenn wir Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen, dies und jenes. Es gibt, sobald wir mit dem Server interagieren, fallen irgendwelche Daten an, irgendwelche Timestamps, die gespeichert werden, wann ich mich das letzte Mal eingeloggt habe, angemeldet habe, mein Adressbuch zum Teil irgendwie hochgeladen, abgeglichen oder sonst was gemacht habe. Geändert, wie auch immer. Genau. Das ist was bei dezentralen Netzstrukturen wegfällt. Also gut, es fällt natürlich schon auf den Servern an, aber man kann es nicht zentral abgreifen. Das heißt, auf dem XMPP-Server von SUSI Sorglos fällt natürlich gegebenenfalls diese Information an, aber genau, deswegen sind föderierte Netze genau. Schon mal besser als zentrale. Dann kann ich sagen, ich mache ja aber über den CCC, weil ich denke mir, die treiben keinen Schindluder mit den Daten. Aber also da kann ich mir sozusagen aussuchen, wem ich vertraue. Das ist ja. Schon mal besser, als sich es nicht aussuchen zu können. Aber wenn man erst niemanden vertrauen muss, ist es sozusagen aus einem Sicherheitsaspekt natürlich noch überlegen. Genau, und daran so ein bisschen anschließend ist halt die Frage, ob die Sprache, die Software, die wir benutzen, mit dem Server spricht, mit der anderen Software spricht, ist das eine Sprache, die standardisiert ist? Also wer ist überhaupt in der Lage, diese Knoten zu betreiben? Ja, also kann du und ich so einen Knoten betreiben? Funktionieren die dann tatsächlich noch mit dem anderen Knoten? Deswegen ist offener Standard ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es wäre auch sehr schön, wenn diese Messaging-Dienste standardisiert wären. Genau, XMPP ist da auch so ein Beispiel, was eigentlich sehr gut funktioniert hat in der Vergangenheit. Also das ist so ein bisschen so ein Punkt, der wo das Technische so übergreift, würde ich sagen, in so eine politische Struktur. Ja. Also wer ist in der Lage, so einen Knoten zu betreiben? Kann ich das selber machen für meine Familie und Freunde und so? Man hat es ja gesehen als Beispiel im arabischen Frühling. Da hat ja Saudi-Arabien ja damit gedroht, WhatsApp zu deaktivieren, weil darüber wohl viel organisiert wurde zum arabischen Frühling und teilweise auch dann die Protokolle, in denen ihre Mobilfunknetzen einfach deaktiviert wurden oder dem Anbieter gesagt wurde, bitte zieh deinen Stecker für diese Länder einfach, sonst möchten wir halt, dass du hier kein Geld mehr verdienst. Also das, natürlich hast du auch mit so einer großen Durchdringungstiefe, natürlich auch eine Macht, dann Leute, die sich eigentlich für was Gutes engagieren, einfach auch dann zu dämpfen und zu bremsen, weil du natürlich in dem Augenblick, wo du den Saft abdrehst, natürlich auch die Reorganisationsphase relativ lang dauert. Gell? Und sowas gehen die halt alle, die kannten halt vorher nur das Produkt A. Und wenn jetzt fängt einer an mit Messenger B, der andere mit C und der andere mit D, und dann kannst du gegebenenfalls gar nicht die große Masse erreichen, wie du sie halt vorher mit dem zentralisierten System bekommen hast. Ja, das ist völlig richtig. Also ich habe das jetzt ein bisschen so dargestellt, sei der Dienstbetreiber immer der Böse. Das muss er ja gar nicht sein. Es kann ja sein, dass der Dienstbetreiber das alles gut meint, aber wenn er sozusagen in die Software fest eingestellt ist, unter welcher Adresse sie den Server erreicht, und dann kann halt auch einfach der Staat oder sonst wer diesen Verkehr halt dahin sperren. Genau. Und dann ist man erstmal aufgeschmissen so. Und das ist, das zeigt, dass diese Systeme, auch wenn die eigentlich beteiligten Entitäten es gut miteinander meinen, sehr viel angreifbarer sind. Genau. Also auch möglicherweise durch Hacking-Angriffe von anderen Leuten oder Denial of Service, solche ja. Geschichten. Weswegen mehr Dezentralisierung da auch immer einen Gewinn darstellt für die User. Ja gut, aber auch natürlich auch ein Komfortverlust, weil wenn ich natürlich eine hohe Dezentralisierung habe, habe ich ja nicht, ich sag mal so ganz plastisch gesprochen, alle meine Freunde unter einem Hut. Gell? Dann heißt es ja unter Umständen, dass ich wissen muss, dass du beim Jabber-Server von Susi Sorglos bist und ich wissen muss, dass ich halt bei Max Mustermann beim Jabber-Server bin. Das heißt, ich weiß nicht, also ich kann nicht im Adressbuch, im globalen Adressbuch suchen und sagen, ey, die sind eh alle gerade bei Susi Sorglos auf dem Jabber-Server und dann weiß ich halt, wenn du halt ja, Max Mustermann heißt, dass ich dann einfach nach Max Mustermann zu suchen habe. Ja, das ist richtig, wobei ich sagen würde, dass es insgesamt, also gerade bei den föderierten Systemen, so am Beispiel E-Mail, klar, ja auch funktioniert. So, dann wissen halt die Leute, dass ich meinen E-Mail-Account da habe und nicht da. Das ist Teil der Kennung sozusagen, ja, in diesen Systemen. Aber dazu kommen wir später vielleicht nochmal, das automatische Finden über die Telefonnummer oder sowas funktioniert dann vielleicht schon weniger zuverlässig. Ja. Da kommen wir dann vielleicht bei Usability nochmal zu. Okay, dritter großer Themenkomplex. Dritter Themenkomplex. Genau. Integrität der Clients, der Client-Software, also in Anführungszeichen Safety. Ja, also soll ich direkt was dazu sagen? Ja, du darfst natürlich was dazu sagen. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, der so am kryptischsten ist von den vier. Der ergibt sich vor allem daraus, wenn es bei zwei schon nicht gut gelaufen ist, sage ich jetzt mal. Also wenn man schon in der Situation ist, dass es gar nicht mehrere unterschiedliche Client-Softwares gibt, wenn man schon nicht in der Situation ist, dass man die sich selber programmieren kann, weil es keine Dokumentation gibt und keine Standards, wenn man darauf angewiesen ist, die zu nehmen, die man sozusagen vom Hersteller kriegt, dann ist es halt entscheidend, was für einen Charakter diese Software hat. Also ob das dann eine Software ist, der ich vertrauen kann. Und das ist auch ein Punkt, glaube ich, der vielleicht auch unter technisch versierteren Menschen kontrovers ist. Aber meines Erachtens ist eine Software eigentlich nicht vertrauenswürdig, wenn sie keine freie Software ist. Also wenn ich den Quellcode nicht habe, dann weiß ich das nicht. Und da muss ich halt auch sagen, es gibt natürlich bestimmte Sachen, die man machen kann und die auch Firmen tun, wie zum Beispiel solche Source Code Audits. Ja, also dann beauftragt man jemanden, seinen Quellcode zu prüfen und zu gucken, ob die Sachen, die behauptet werden, auch wirklich stimmen. Und das ist auch gut. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache. Aber es ersetzt meines Erachtens trotzdem nicht den Zugang zum Quellcode für die Öffentlichkeit. Genau, weil ich bin jetzt ganz böse. Ich bin jetzt der Hardcore-Super-Messenger und sage, ey, ich bin total quelloffen und ich habe meinen Quellcode testen lassen, habe das einem eine Quellcode-Audit-Bude gegeben, die sollen da drüber gucken, habe dir ganz, ganz viel Geld bezahlt und noch extra Geld, dass die genau diese Features, die ich benutze, um dich abzuschnorcheln, einfach nicht erkennen oder nicht sehen. Oder habe denen einfach nur einen Teil des Source-Codes gegeben oder. Das heißt, ich müsste mich dann wiederum auf eine Instanz verlassen, qualitativ geprüft bei ABC-Audit und wüsste aber trotzdem nicht, ob das wirklich so ist. Das heißt, ich kann es ja erst nur dann bewerten, wenn ich natürlich A, technisch in der Lage bin dazu, das zu tun, oder ich überhaupt die Möglichkeit habe, also oder, beziehungsweise nicht oder, sondern zusätzlich die Möglichkeit habe, mir den Quellcode anzugucken. Ja, also ich glaube, das ist was viele Leute, die jetzt selber nie Software entwickelt haben, die verstehen den Punkt nicht so wirklich, weil sie sich denken, naja, ich meine, was bringt mir das, wenn da jetzt irgendwo Quellcode rumliegt? Ich verstehe den ja sowieso nicht und beim Auto vertraue ich ja auch dem TÜV, dass er das checkt. Ja, und ich glaube aber, dass wir bei so Software, ist eben halt kein Auto. Ja? Und wir sind in einer Situation, wo es eine theoretische Riesenöffentlichkeit gibt von technisch versierten Menschen, die es überprüfen kann. Und es ist immer besser, sich auf viele Leute, die zum Teil auch gegensätzliche Interessen haben, zu verlassen, korrekt, als sich auf Firma XY oder den TÜV Rheinland zu verlassen. So, und da muss ich sagen, das ist eine Kernfrage. Und warum sozusagen Quellcode angucken auch nicht reicht, sondern man eigentlich auch die Möglichkeit haben muss, den selber zu verändern oder hochzuladen, ist halt, dass ist erstmal total schwer, es überhaupt nachzuvollziehen, ob der Quellcode dem Programm, was man nachher bekommt, überhaupt entspricht. Genau. Ja, ne? Also die meisten Leute laden sich aus dem Google Play Store halt irgendein Programm runter und da kann jetzt die Firma sagen, ja, wir haben hier unseren Quellcode, dann dürft ihr lesen, aber ihr dürft sonst nichts damit machen. Und wir haben den auch prüfen lassen von Firma XY. Und dann denkst du dir so, ja, okay, sieht ja alles toll aus, aber woher weiß ich jetzt, dass dieser Quellcode am Ende zu dem Programm führt? Ja? Genau. Da gibt es dann wiederum andere Sachen, die man machen kann. Reproducible Builds nennt sich das und solche Geschichten, um das nachvollziehbar zu machen. Aber letztendlich muss es auch die Möglichkeit geben, für andere Parteien oder Personen diese Software selber zu bauen und daraus sozusagen ausführbare Dateien zu machen und diese selber zu verteilen. Das erhöht ungemein das Vertrauen, was es in der Software gibt. Und es hängt halt auch ein bisschen damit zu tun, mit sozusagen dem Vertriebsmodell der Software. Also wie kommt die Software zu der Nutzerin, zum Nutzer? Und da gibt es Gott sei Dank inzwischen ja auch andere Möglichkeiten als irgendwie den Google Play Store oder den Apple App Store. Da gibt es zum Beispiel F-Droid, ist ein freier Store, den ich sehr empfehlen kann. Und da ist sozusagen nochmal eine Instanz dazugeschaltet. Ja, da sind Leute, die sich damit auskennen, die sich die Software angucken, die auch Änderungen, die in der Software passieren, darauf prüfen, ob das sozusagen, ob da negative Features hinzugefügt werden. Das markieren, zum Teil auch negative Features selber entfernen und einem die Software bereitstellen. Und wenn das sozusagen gegeben ist, also dass die Software von anderen Leuten geprüft, über andere Wege verteilt, verbreitet, zu mir kommen kann und sie funktioniert mit der anderen, dann ist es ein Indiz dafür, dass es tatsächlich ein gutes, sicheres System ist, was nichts zu verstecken hat. Genau. Meines Erachtens ein zentraler Punkt, der auch sehr wenig beachtet wird. Also die Leute machen sich immer darüber Gedanken, was passiert zwischen mir und dem anderen auf dem Weg. Aber die Sicherheit fängt eigentlich halt schon direkt auf dem Telefon an mit dem Programm. So, und wenn ich dem nicht vertrauen kann, dann ist sozusagen, also ich hatte am Anfang gesagt, wir brauchen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, damit wir dem Dienstbetreiber nicht mehr vertrauen müssen. Aber das ist halt eigentlich ein Punkt, wenn die Software keine freie Software ist, dann muss ich auch dem Dienstbetreiber vertrauen. Korrekt, oder dem Hersteller oder wie auch immer. Genau. Also der könnte so, also woher soll ich wissen, ob das Programm nicht morgen anfängt, meine SMS-Nachrichten auch noch an Person XY zu schicken, wenn ich das nicht selber überprüfen kann oder wenn es nicht andere Leute gibt, die das überprüfen können. Man muss ja sagen, jetzt mal wieder aus User-Sicht gesprochen, dass die Leute ja so eine, ja, die kriegen ja so eine gefühlte Kontrolle. Das heißt, wenn sie sich heutzutage so eine Software auf, zum Beispiel auf ihren Android-Telefon installieren aus dem besagten Google Play Store raus, dann bekommen die ja so ein Pop-up-Abfrage, wo drin steht, pass auf, diese Software möchte auf deine Kamera drauf zugreifen. Dann kannst du ja zwar denken, ja, okay, liegt vielleicht daran, dass du einen QR-Code von jemandem abscannen kannst. Kann aber auch bedeuten, ey, dass, wenn du die Software startest, dass die ganze deine Umgebung aufgenommen wird oder deine Front-Facing-Kamera aktiviert wird und dich dann aufnimmt und die Bilder dann zum Hersteller schickt. Das kannst du halt dann niemals überprüfen. Du kannst halt nur darauf vertrauen, dass, wenn diese Meldung da kommt, da einfach du zustimmst, weil du denkst, das wäre was Gutes. Und wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, über alternative Vertriebswege. Du weißt ja auch nicht, ob die Software, die es in diesem Play Store geschafft hat, ja auch eine Software ist, die gegebenenfalls auch durch die Überprüfung durchgegangen ist oder durchgewunken wurde, mit eingebautem Schadcode schon mit dabei. Es gab ja erst vor letzter Zeit gab es in irgendeiner Zeitschrift einen großen Test über die Top 30 Applikationen aus den verschiedenen Ökosystemen, sage ich mal, von Apple und Google und Co. Und da hat man doch festgestellt, dass einige Software, die in den Top 30 sind, im Prinzip schon Schadcode oder Spionagecode schon mitbringt und das dann praktisch schon Informationen an die Hersteller weiterleitet, denen man eigentlich gar nicht, also nicht weiterleiten wollte. Also gerade so Beispiel, aktivierst du die Kamera, also sagst, ja, die Software darf die Kamera verwenden, dann nutzt du sie halt außerhalb auch der einen Funktion, um halt einen Code abzuscannen oder sonst irgendwas. Ja, also das ist, genau, da würde ich mir auch wünschen, dass es in Zukunft irgendwie da mehr Sensibilität für gibt. So ein bisschen zu dem Bereich gehört auch noch, ob die Software so andere Komponenten voraussetzt. Das ist auch was, worüber eigentlich nicht viel gesprochen wird. Ist so ein bisschen das, Also in einigen Punkten, zum Beispiel beim Signal Messenger, zu dem wir noch später kommen werden, da ist es so, dass es gibt den ganzen Quellcode für den Messenger, auch für die Serverkomponente. Die Leute, die es machen, sind nette Leute, die es technisch total drauf haben. Aber die Software setzt voraus auf Android, dass man den Play Store installiert hat. Genau. Und dann ist man halt auf einmal in einer Situation, wo vermeintlich alles frei ist, aber auf einmal doch Komponenten benötigt werden, die nicht vertrauenswürdig sind oder potenziell nicht vertrauenswürdig. Genau, ich glaube, die braucht nicht den Play Store, sondern braucht den die Google Service Engine wegen der Push Notification. Genau. Wenn du genau. die nämlich nicht drauf hast, dann kriegst du. Das ist ein Teil der Play Store Lib. Ich glaube, man muss den nicht aktiviert haben, den Play Store, aber die Dateien von dem müssen irgendwo rumliegen. Genau. Und die benötigst du halt, um diese, ja, diese Notifications einfach dann zu bekommen an dieser Software, ja. Genau. Ja, das, also die Push-Notifications, da glaube ich, kommen wir beim Vergleich der unterschiedlichen Software gleich nochmal drauf, aber das ist schon auch was, was man so im Hinterkopf haben muss. Funktioniert diese Software, also ist nicht nur die Software frei, sondern ist sie auch frei von Abhängigkeiten, von Negativen. Und kann sie dann zum Beispiel, also es ist zum Beispiel so, dass in dem F-Droid Store ist es oft so, dass Software eigentlich ganz frei ist, aber dann so ein paar Komponenten da drin sind, die eigentlich das Vertrauen und die Integrität der Software wieder beschädigen. Mhm. Und dann sind die F-Droid-Leute so cool, dass sie die Sachen halt da irgendwie rauspatchen. Genau. Und die bieten ja dann eine Version davon an, wo diese Sachen halt deaktiviert sind. Genau, das würde ich mir für die ganzen Dinge eigentlich wünschen. Dass es einfach nochmal andere Leute gibt, die das irgendwie kritisch überprüfen. Mhm. Genau. Schön wäre es natürlich auch, wenn du auch, sag ich mal, in den normalen Stores einfach gegebenenfalls eine Software hast, wo du sagen kannst, ich installiere dir mit dieser Komponente von Google mit oder ich soll sie mitnutzen. Oder gegebenenfalls, dass du eine zweite Version drin hast, die sagen kann, hey, da gibt es jetzt eine Komponente, die installiere ich jetzt mit oder die ist integriert in meiner Software, damit ich eben nicht die Google Services oder die Apple Services mitnutzen kann. Ja, also einige Messenger bieten sowas halt auch an. Entweder so als Fallback, wenn es halt die Google Libraries nicht gibt. Bei manchen kann man es auch explizit einschalten. Man muss ja auch dazu sagen, es ist nicht nur was jetzt für Leute, die so verrückt sind, dass sie sich keine Google Apps installieren, sondern es bedeutet eben auch, dass bestimmte Metadaten bei Google anfallen. Korrekt. Ja. Also die gibt da schon Leute, die sich irgendwie Mühe geben, dass man möglichst wenig mit Google teilt, aber Google weiß zumindest, dass mein Telefon irgendwie an ist und wach ist, wenn es versucht, da irgendwie Sachen hin zu übertragen. Es weiß zumindest, dass ich über einen bestimmten Dienst eine Nachricht bekommen habe. Es weiß dann noch nicht, von wem unbedingt. Natürlich auch nicht, was da drin steht. Also gegeben die anderen Verschlüsselungsmechanismen funktionieren alle, weiß Google das nicht. Aber es ist trotzdem auch was, wo ich sagen würde, eigentlich wollen wir das nicht. Oder es wäre zumindest gut, wenn wir da drum herumkommen würden. Genau, ist so ein bisschen nach dem zweiten Punkt auch was, wo ich sagen würde, da brauchen wir mehr Sensibilität für. Und ich hoffe ja auch ein bisschen, dass ich also das Ökosystem des Smartphones ein bisschen wieder stärker auch pluralisiert in den nächsten Jahren. Also wir haben jetzt eine sehr krasse Fokussierung auf Apple. 2 bis 3 Geräte, würde ich sagen. Google und Microsoft ja so ein bisschen. Aber da hoffe ich eigentlich, dass da wieder ein bisschen mehr Diversität reinkommt und dass das wiederum dann auch dazu führt, dass die Lösungen nicht mehr so stark zugeschnitten sind, sondern dass in diesem Raum auch wieder mehr Nischen entstehen. Mhm. Ja, also wo Leute wie zum Beispiel alternative Android-Firmwares oder so, aber auch andere Mobilbetriebssysteme, auf denen diese Software dann läuft. Ja, weil das nützt ja allen nichts, wenn man sich das tollste sichere Betriebssystem installieren kann, aber dann funktionieren alle Apps nicht mehr darauf. Genau. Das ist ja Mist. Da komme ich gleich später noch dazu, zu einem Beispiel. Ökosystem ist, glaube ich, eine ganz interessante Thematik, die wir uns da auf jeden Fall angucken sollten. Ja. Wollen wir jetzt gleich schon mal in die Messenger einsteigen? Oder Usability noch kurz abfrühstücken? Genau, und dann okay. Ja, machen wir einfach schnell zur Usability. Ja, kann man viel zu sagen. Ich bin kein Usability-Experte. Ich auch nicht. Ich nehme einfach so wahr, dass manche Programme intuitiv besser funktionieren als andere. Und bestimmte setzen sich halt auch mehr durch als andere. Was bei der Beurteilung sozusagen von Messengern ich jetzt ein bisschen hervorgehoben habe, weil sie sich da unterscheiden, ist, ob Gruppenchats funktionieren oder nicht und ob die Gruppenchats auch verschlüsselt sind oder nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich was nicht überall gegeben ist. Deswegen würde ich irgendwie da gesondert drauf eingehen. Dann halt die Frage, ob das überhaupt auf den gängigen Plattformen irgendwie verfügbar ist. Ja, also hilft ja niemandem was, wenn es das nur auf meiner gehackten sonst wie Android-Version gibt, sondern es ist halt die Frage, kann ich dann auch mit Leuten reden, die Apple benutzen, auch wenn ich selber Apple nicht toll finde. Genau. Will ich ja vielleicht trotzdem mit den Nachrichten austauschen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann gibt es so ein bisschen, auch eine entscheidende Frage für Messenger ist, wie findet man seine Freunde? Genau. Und dann gibt es im Großen und Ganzen zwei Modelle. Das eine Modell ist, man registriert sich einen Account und fügt den Account deines Freundes, deiner Freundin, wie auch immer, deiner Leute, fügst du hinzu und dann kennst du die. Das Modell hat den Vorteil, dass erstmal die Daten nicht mit anderen Daten von dir verknüpft sind. Korrekt. Und dass es so in expliziter Vorgang zwischen beiden Personen stattfindet, der dazu führt, dass die beiden Personen dann miteinander kommunizieren können. Hat den großen Nachteil, man muss erstmal die ganzen Accounts von seinen Freunden rausfinden. Ja, das war jetzt auch, also wie die E-Mail-Adressen zum Beispiel. Ja? Wie die E-Mail-Adressen, genau. Ja. Man muss halt irgendwie einmal rumgehen und fragen, ja, wie ist denn dein Accountname bei System XY? Mhm. So, das war halt, solange es nur E-Mail-Adresse gab, war das jetzt nicht so aufwendig. Aber in einer Zeit, wo irgendwie viele neue Messenger rauskommen, andere Messenger verschwinden, Leute mehrere Messenger haben, ist das auch nicht besonders toll. Mhm. Ja, und da hat es, glaube ich, WhatsApp hat es halt vorgemacht, dass man Leute über ihre Telefonnummer automatisch findet. Mhm. Also die Telefonnummer als Erkennungsmerkmal benutzt von einer Person. Und das ist halt so ein bisschen sexy, weil das bedeutet, wenn ich das Programm frisch installiere, muss ich mit niemandem reden und das Programm findet raus, welche Leute in meinem Telefonbuch haben das Programm auch. Und dann kann ich automatisch mit denen losquatschen und muss nicht erst irgendwie zu denen hinrennen oder die anrufen oder über andere Wege das in Erfahrung bringen. Susi sorglos anrufen und sagen, pass auf, wie war jetzt dein WhatsApp-Account und so weiter, sondern das ist halt die Thematik Unterschwelligkeit, Benutzbarkeit so eines Dienstes. Gell? Genau. Was für viele Leute natürlich auch ein ganz großer Schritt dazu war, auch relativ schnell so ein Messenger in einer relativ großen Breite zu verwenden, weil die sehen halt, oh, guck mal hier, der und der hat das auch, mit denen habe ich ja Ewigkeit nicht mehr gesprochen. Das ist also relativ niederschwellig, dann einfach da jemanden anzuschreiben und zu sagen, guck mal, hey, du, ich bin jetzt auch da. Genau, ja, das ist so dieser soziale Netzwerkfaktor. Genau. Und das erhöht, das muss ich halt auch sagen, im Gegensatz zu den klassischen Messengern, so wie Jabba oder sowas, erhöht das auch die Sexiness von so einer Plattform. Ne? Weil die Leute einfach denken so, cool, blablabla, bla, bla, benutzt das jetzt auch. So ein positives Wir-Gefühl. Ja. So, da leidet man ja manchmal drunter, wenn man so ein bisschen sicherheitsparanoid ist, dass man es immer so wirkt, als würde man sich eigentlich von allen abkapseln wollen und niemandem vertrauen. Ja. Und das ist halt, wenn es darum geht bei der Software, sich mit Leuten zu unterhalten, ist es schon mal kein guter Start. Genau. Da rein, wenn man mit Misstrauen und Paranoia beginnt und dann ist halt ein Programm, was einem sagt, hey, die haben das auch alle schon und mit ihrem Bildchen und weiß ich nicht was, dann finden das viele Leute gut. Man muss aber natürlich auch direkt zur Einschränkung sagen, das hat auch Nachteile. Ne? Also es ist so, dass bei allen Diensten, die das anbieten, man entweder das Telefonbuch an den Server schicken muss. Ja. Und der Server wertet dann für einen aus, wer da auch noch dabei ist. Oder die Accounts sind über die Telefonnummer direkt bekannt. Da gibt es auch Programme, die darüber das zuhören. Dann verliert man aber wieder diesen Deniability-Punkt. Also dann kann jemand Außenstehendes auch prüfen, ob ich da einen Account bei dem Dienst habe oder nicht, wenn er meine Telefonnummer kennt. Oder so wie Signal das macht, da findet das Herausfinden auch in dem Netzwerk statt. Was aber bedeutet, dass man mehr oder weniger, also Teile seines Telefonbuchs durchs Netzwerk schickt und zufällige andere Leute möglicherweise Teile deines Telefonbuchs rekonstruieren können, was richtig. In der Privatsphäre natürlich auch alles nicht super ist. Aber das ist wirklich tatsächlich ein Bereich, wo ich sagen würde, da sehe ich momentan keinen Ausweg, der die Usability und die Privatsphäre oder Sicherheit gleichermaßen abdeckt. Also das ist einfach eine Entscheidung, die man da irgendwie für sich treffen muss. Man muss auch sagen, gerade über die Schwarmintelligenz, sage ich mal ganz, ganz bewusst, über das Netzwerk, das zu verifizieren, ist es natürlich jetzt gerade bei dem besagten Signal ja so, dass nicht vollständige Informationen nicht alle Parameter an alle Leute geschickt werden, sondern nur so Parameter-Chunks sozusagen, dass die Leute halt nicht unbedingt, also wenn du jetzt, keine Ahnung, in dem Netzwerk, ich sag mal 40.000 Leute sind, dass nicht alle 40.000 Leute die gleichen Informationen haben, sondern dass es halt schon doch aufgestückelt ist. Das heißt, also es könnte jetzt keiner der 40.000 ein komplettes Telefonbuch rückwärts rekonstruieren. Oder es wird zumindest ein sehr, sehr hoher Aufwand. Genau. Ja, ja. Also es ist nicht so, wie wenn man jetzt irgendwie das Telefonbuch per Plaintext an alle Leute im Netz schickt. Aber man muss auch sagen, also ein Angreifer auf dem Level von einem Geheimdienst kann natürlich und wird vielleicht in so Situationen auch eine statistisch signifikante Anzahl von Knoten oder Interessenten oder Personen selber betreiben, um vermeintlich dann auch so an so Daten ranzukommen. Klar. Und das ist ähnlich wie bei anderen Netzen so oder beim Tor-Netz oder so. Es werden halt sozusagen eine bestimmte kritische Masse an Knoten irgendwie in der Kontrolle von einem Staat oder Geheimdienst sind, dann ist aber natürlich ein theoretisches Angriffsmodell und genau. So viel vielleicht zur Usability. Ja, jetzt haben wir hier schon sehr lange geredet über die ganze Theorie und haben die ganzen Leute, die eigentlich nur wissen wollten, was sie benutzen, schon verloren. Ich glaube es auch. Also für die, die wissen wollen, was jetzt sich eigentlich installieren werden, wird es jetzt interessant. Jetzt wird es interessant, genau. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man darüber spricht mal, auch jetzt in dieser Länge, weil ich glaube, viele Leute ist es gar nicht so richtig bewusst, dass diese Faktoren zur Sicherheit eines Programms beitragen. Weil ich kriege auch ganz häufig die Frage, Peter, was muss ich installieren, damit ich sicher bin? Ja, da kannst du denen halt sagen, du empfehlst denen jetzt was, aber du weißt halt, dass die denken, mit Installation dieses Programms haben sie das Gefühl, sicher zu sein. Obwohl die ganzen anderen Faktoren wie Infrastruktur, offener Quellcode, gut, diese Usability vielleicht jetzt in der Art nicht, aber so die ganzen Rahmenbedingungen, um eigentlich diese Software zum Laufen zu kriegen, die ganze Infrastruktur, das ist für die völlig ausgeblendet. Das ist halt nur so, ich sag mal, diese Einklick-Sicherheit erwarten hat viele. Gell? Sie installieren sich was und ab da ist alles gut. Genau, also das ist, ich bin da auch selber in so ein bisschen in einem Widerspruch. Also früher hatte ich immer das Gefühl, ich muss alle Leute über alles irgendwie aufklären. Nun ist es aber auch so, dass es also gerade bei Computersachen sind es halt auch Sachen, mit denen ich mich selber beschäftige. Und ich muss natürlich auch sagen, wir haben natürlich, also Überwachung ist ein Problem, aber es gibt auch andere Probleme in der Gesellschaft. Und es ist auch irgendwie klar, dass sich nicht alle Leute wirklich mit allem auseinandersetzen werden. Und es ist auch, also ich finde das Modell, dass Leute jetzt zum Beispiel dich fragen, sagen, hey, was soll ich für ein Programm installieren? Das ist ja auch ein Modell, das bedeutet sozusagen, die Leute wollen nicht Google oder Microsoft oder Apple vertrauen, sie vertrauen lieber dir und du empfiehlst ihnen was und das ist ja auch schon in Ordnung. Also ich glaube, das ist dass es nie so sein wird, dass alle Leute jetzt TCP/IP durchdrungen haben werden. So, ja. Und das ist vielleicht auch von der Gesellschaft gar nicht erstrebenswert, dass alle Leute sich unbedingt damit auskennen müssen. Aber es sollte schon ein anderes Awareness-Level geben, als wir jetzt haben. Ich finde es immer ganz gut, da kommt vielleicht wieder dein Autovergleich wieder ganz gut dazu, weil nicht jeder erachtet, dass Rolls-Royce zum Beispiel das beste Auto auf diesem Planeten ist. Ja? Für andere reicht auch ein Ford oder ein Hyundai oder was es da draußen alles noch so gibt. Ja, also das muss ich jetzt auch sozusagen vorweg sagen. Ansonsten hätten wir das Ganze natürlich abkürzen können. Es gibt leider keinen Messenger, der alle Kriterien erfüllt, richtig, die ich eben aufgestellt habe. Und ich kann auch keine vollständig eindeutige Empfehlung oder sowas abgeben, sondern ein bisschen, also es gibt schon Sachen, die ich mehr empfehlen kann als andere. Aber deswegen also auch so dieser Sicherheitsbegriff, da würde ich schon immer sagen, es gibt keine vollständig sichere Lösung, aber es gibt Sachen, die sind besser als andere Sachen. Genau. So. Und ich glaube, darum sollte es insgesamt auch gehen, auch in der Kommunikation mit Menschen, die nicht total technisch versiert sind, einfach zu sagen, so, weißt du, es gibt hier eine Reihe von Dingen und so auf der Skala von 1 bis 10 erreichen wir 10 vielleicht nicht, aber gerade bist du bei 2 und wir könnten 7 hinkriegen. Genau. So, und das ich glaube, das ist so ein Level, auf dem der Diskussion, der irgendwie anstrebenswert wäre. Und es würde schon mal einen großen Unterschied machen, wenn wir viele Leute von 2 auf 7 kriegen. Ja, das stimmt. Ja. Darum machen wir auch diesen Podcast, genau, um hoffentlich da eine große Reichweite zu bekommen, um einfach Leute hier, sage ich mal, auch mal jetzt so ein paar praktische Tipps an die Hand zu geben, plus nochmal vielleicht die Messenger alle mal so anzusprechen, weil auf den, sag ich mal, auf den Produktdatenblätter oder in den App-Stores dieser Welt sehen die natürlich alle total super aus. Wenn da einer 35.000 Sternchen hat und alle super Leute finden, heißt es noch nicht lange, dass die Applikation mit den Aspekten, wie wir sie vielleicht betrachten, auch gut finden. Ne? Ja, das stimmt. Ja, sollen wir mal anfangen mit den großen Brocken, die es da draußen gibt, die, glaube ich, auch jeder kennt, oder? Ja, ich glaube, das ist am sinnvollsten, dass wir da irgendwie mal so einen kurzen Rundumblick machen. Ja, also ich kann so ein bisschen über WhatsApp, Facebook Messenger, vielleicht den Skype-Chat auch noch, auch wenn die meisten Leute Skype für was anderes benutzen. Ich könnte jetzt direkt sozusagen vorweg sagen, ich kann die alle nicht empfehlen, aber wahrscheinlich interessiert euch auch, warum. Ich glaube, was für die vor allem spricht, das muss man auch ehrlich sagen, ist, dass sie vor allem einfach viele User haben. Ja. Und darüber täuscht ja auch die beste Theorie nicht hinweg, sozusagen, wenn keiner deiner Freunde oder Bekannten oder wie auch immer den Messenger benutzt, dann kannst du vielleicht ein paar Leute migrieren und so, aber letztendlich kritische Masse genau. bleibt also bei der Plattform, die du eigentlich nicht möchtest. Genau, und das spricht natürlich für diese Plattform. Also die rechtfertigen sich immer selber durch ihre bestehende Benutzerzahl und nie durch ihre Features. Ja. Und das ist sozusagen auch der einzige wirklich gute Punkt, den ich an den dreien dran lassen würde, ist, dass halt die Verbreitung. Die sehr viel Verbreitung haben. So. Vielleicht sollte man auch direkt dazu sagen, dass ja, also wir diskutieren jetzt WhatsApp und Facebook Messenger getrennt, wobei jetzt ja auch die meisten Leute hoffentlich wissen, dass WhatsApp Facebook gehört inzwischen. Also Facebook hat WhatsApp für eine Menge Geld gekauft. 400 Millionen, glaube ich. Also irgendwie abartig viel. Eine Riesenmenge Geld auf jeden Fall. Und da kann man sich natürlich überlegen, dass selbst wenn das nicht morgen in Facebook integriert wird, WhatsApp, was ich nicht glaube, das wäre marketingstrategisch nicht besonders schlau. Richtig. Werden natürlich intern da Daten aggregiert. Und Facebook ist natürlich daran interessiert zu wissen, welche Facebook-Nutzer welchen WhatsApp-Account haben und welches soziale Netzwerk sie haben, was vielleicht nicht auf Facebook ist. Genau. Das ist ja auch immer, ist immer sehr interessant. Damit machen die auch viel Geld. Als Hintergrundinfo vielleicht zu WhatsApp, Facebook Messenger. WhatsApp selber technisch hat am Anfang sogar auf XMPP aufgebaut, also Java-ähnliches Protokoll, also eigentlich was aus der eher freien Welt kommt und auch die guten Sachen mitgenommen, sage ich jetzt mal. WhatsApp läuft auch auf FreeBSD, die WhatsApp-Server laufen auf FreeBSD, was so ein Fun-Fact ist, weil ich FreeBSD-User bin. Aber das hilft den WhatsApp-Usern leider nicht, dass da tolle freie Software im Hintergrund läuft. Denn die WhatsApp-Software selber ist gar nichts frei dran. Also das ist alles unfreie Software, kennen den Quellcode nicht, das ganze System ist vollständig zentralisiert und die Krypto war früher total miserabel. Also wie gesagt, früher wurden da Sachen total im Klartext übers Netzwerk übertragen, dass es jeder mitlesen konnte. Da sind inzwischen Sachen passiert, das muss man auch sagen zur Einschränkung dazu. Also die haben Verschlüsselung implementiert in WhatsApp, auch auf einem theoretisch sehr hohen Niveau implementiert, also von den Leuten, die Signal programmiert haben, also Leuten, die wirklich Ahnung haben, aber das bleibt theoretisch meines Erachtens. Also dadurch, dass alle anderen Sachen nicht gegeben sind und noch nicht mal den Usern klar wird, ob sie gerade verschlüsselt chatten oder nicht und es auch nicht für Chats mit iPhone-Leuten gilt. Genau. Ist es meines Erachtens Verschlüsselung, die mehr theoretischer Natur ist? Das ist eine reine Marketing-Aktion gewesen, meiner Meinung nach. Die haben sich die Leute, die halt verschlüsseln können, eingekauft, haben jetzt dann, als der Druck wirklich sehr groß war, warum verschlüsselt WhatsApp nicht? Das ging, glaube ich, auch durch die Presse, dass man das einfach mitlesen kann. Mussten die ganz klar agieren und dadurch haben die halt, sage ich mal, so eine Pseudo-Verschlüsselung mit eingebaut, die vielleicht vom Grundgedanken her sehr gut war, aber natürlich nicht gesagt haben, was für Einschränkungen sie hat. Wie du schon sagtest, in dem Ökosystem Apple wird halt das nicht zugelassen. Dementsprechend kannst du halt, wenn du jetzt WhatsApp-User bist und hast ein Android-Smartphone, wo theoretisch zwischen Android-Smartphones die Verschlüsselung funktionieren würde mit der App, kannst du, wenn du zum iPhone-User anschreibst, geht diese Verschlüsselung zum Beispiel nicht. Und es ist auch nur eine Transportverschlüsselung. Also, soweit ich weiß, ist es auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ach, das ist auch Ende-zu-Ende, ja? Genau. Das benutzt auch das Axolotl, auch, also theoretisch auch mit Perfect Forward Secrecy und so. Von der theoretischen Grundlage ist es schon nicht schlecht, aber da, wie gesagt, die anderen Faktoren, über die wir vorhin gesprochen haben, nicht gegeben sind, also wir den Quellcode nicht haben und sowas, kann man eigentlich keine Aussagen darüber treffen. Das ist zum Beispiel das, was ich versuche immer wieder zu betonen, wenn die Client-Software nicht frei ist, dann nützt die beste Verschlüsselung nicht, weil es könnte sein, dass das Update morgen die Verschlüsselung deaktiviert Oder zum Beispiel, man muss mal auch, also wie gesagt, ich will den Unternehmen gar nicht Böses unterstellen. Ich meine, bei WhatsApp, da weiß ich, dass sie mit den Daten Geld verdienen, aber selbst wenn das Unternehmen ein nettes Unternehmen ist, was nur das Beste seiner Nutzerinnen im Sinn hat, ist es ja trotzdem so, das haben wir in den USA auch gesehen, dass vielleicht auf einmal der Geheimdienst oder Staatsabteilung XY, von der wir jetzt noch nicht gehört haben, im Raum steht und sagt, naja, hier Verschlüsselung könnt ihr da auch alles machen, aber für den aber, User nicht. Genau, für den nicht. Also genau. Bei dem hier, da haben wir hier ein großes Papier in der Hand, genau. Der zwingt euch dazu, die nächste Softwareversion, die ausgeliefert wird, für diese eine Person so zu verändern, dass wir die Daten mitgeliefert bekommen. Genau. Und naja, da muss ich halt sagen, das ist dann eine theoretische Verschlüsselung, die nicht wirklich sicher ist. Und genau, ich meine, aber das Problem hat der Facebook Messenger und Skype Chat auch und einige andere Programme auch. Ich muss vielleicht nochmal zwei, drei Sachen sagen. Also gerade vielleicht zu WhatsApp so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Also wie gesagt, ich finde die Software jetzt auch nicht gut. Aber ich denke, man muss einfach mal dass man mal weiß, über was wir hier reden. Also Facebook hat, wie ich schon sagte, ich glaube, seit 400 Millionen haben sie gekauft, waren 450, tut mir leid. Also haben sie richtig gut Geld rausgeholt. Die Verbreitung von WhatsApp ist nach eigener Angaben, kann natürlich jetzt heißen, was es soll. Ich muss ganz kurz mal husten. Entschuldigung. Hat 800 Millionen aktive Nutzer. Das ist natürlich schon eine extrem große Marktdurchdringung. Ja. Und man muss sagen, auch wie du schon sagtest, Marketing und Unterschwelligkeit ist das erste Jahr kostenlos und dann natürlich, wenn man sich dran gewöhnt hat sozusagen, verlangen sie dann anschließend Geld dafür. Aber auch nur ein Kleckerbetrag von, ich habe keine Ahnung, 1 Euro pro Jahr, ich weiß gar nicht, was der Preis ist, aber natürlich mit der Vielzahl der User ist es natürlich dann auch da ein riesen Markt, was sie da abgrasen. Ja. Es gibt eine Open WhatsApp Projektimplementierung, ne? Kennst du das? Nee. Es gibt da gibt eine neue Implementierung, die ist sogar quelloffen. Die heißt einfach Open WhatsApp Project und war damals vorgesehen für das Nokia N9, kennst du das? Ja. Genau, das ist so ein Nokia-Telefon mit einem vollständigen Linux drauf. Genau. Um halt da WhatsApp drauf zu implementieren. Also es ist eine reverse-engineertes? Ich weiß nicht, ob die reverse-engineert ist. Ich weiß, irgendwie gab es wohl die Thematik, dass es gab wohl Dokumentation über die Verteilungsserver und man wollte praktisch mit dem Projekt die Verteilungsserver mitnutzen. Okay. Aber ich glaube, die haben dann irgendwelche APIs geändert und dementsprechend ist es dann irgendwann leider dann nicht mehr möglich gewesen. Ganz klar, ich glaube, wenn ich im Prinzip Monopolist bin in diesem Messenger-Markt, möchte ich natürlich alles Mögliche verdrängen und natürlich quelloffene Implementierung davon, soweit wie es geht, fernhalten, weil sonst bekomme ich ja nicht die Daten, die ich eigentlich brauche und habe die volle Kontrolle über die Daten. Und da würde ich mir auch von jemandem in die Suppe spucken lassen. Ja, ich das Interessante, das anspricht, es gibt ja so in der freien Software und Open Source Community und daher kann das ist ja auch so ein bisschen umstritten, ob man Zeit da rein investieren soll und Energie, um sozusagen sich in die bestehenden Netze reinzukommen und zum Beispiel so einen quelloffenen WhatsApp-Client zu schreiben oder ob man die Zeit nicht lieber daran investieren sollte, ein alternatives Netz aufzubauen. Genau. Da gibt es auch, glaube ich, keine Antwort drauf. Ich meine, es ist ja auch so, dass es manche Leute gibt, die das eine machen, manche das andere. Ich würde so von mir aus immer sagen, es ist eigentlich besser, es alternative Netze aufzubauen. Ja. Ich weiß aber auch, dass es sich das für mich als jemand, der ein sehr technik-awares Umfeld hat, sage ich jetzt mal, die Frage anders stellt als für Leute, für die das einfach nicht der Fall ist. Genau, also, ich sage mal, das Beispiel ist, wenn es meine Mutter oder deine Mutter nutzen will, ist es ein ganz anderer Use Case. Die interessieren sich halt nicht. Obwohl ich die auch schon konvertiert habe. Okay, das ist gut. also ich habe gerade mal geguckt auf die Homepage von dem Open WhatsApp Client. Da ist das letzte Commit in dem Git-Repository vom 7. September 2015. Also es scheint das Projekt noch zu leben. Also ich dachte, es wäre eigentlich schon tot. Ja, interessant. Also man muss dazu ja auch sagen, dass leider bei vielen dieser Projekte das so ist, dass die eine Weile lang sehr gut laufen, bis sie dann tatsächlich benutzbar sind und dann gibt es halt eine Abmahnung. Genau, oder es wird für so ein Hobby, sag ich mal, Programmierer, und die Masse hat es jetzt akzeptiert, der kann das Projekt zum Beispiel dann gar nicht privat weiterführen, weil einfach die, ja, die Anforderungen beziehungsweise die Bugs und so weiter so hoch werden und so viel Arbeit da irgendwie reingesteckt werden muss, dass man es einfach gar nicht mehr nebenher machen kann. Und dann trauen sich natürlich auch viele nicht, den Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich möchte es irgendwie hauptberuflich machen und damit vielleicht mein Geld verdienen. Dann sterben leider solche Projekte dann auch, dann leider Gottes. Ja, das stimmt. Ja, genau, also das ist so ein bisschen die Lage bei WhatsApp. Facebook Messenger. Ja, ich muss auch dazu sagen, ja, das ist immer ein bisschen so, wenn ich über die Sachen spreche, dadurch, dass ich selber ein eher puristisches Handy betreibe, habe ich die meisten Sachen nur bei anderen Leuten mal ausprobiert und keine sehr extensive eigene Erfahrung. Das ist jetzt keine First-Hand-Experience, genau, die du hier liefern kannst. Also ich bin selber auch nicht bei Facebook, so, deswegen scheinen da schon so ein paar Sachen aus. Zum Facebook Messenger, so die Sachen, die ich darüber weiß, ist, dass es früher mehr so ein Buy-Feature war, genau, und dann eine Weile lang ziemlich gepusht wurde und jetzt wahrscheinlich zugunsten von WhatsApp wieder ein bisschen zurückgedreht wird. Es wurden jetzt ein paar Clients eingestellt, die es nicht mehr gibt. Was so ein bisschen positiv noch war, dass früher, ich konnte nicht herausfinden, ob es tatsächlich immer noch so ist, es XMPP-Anbindung gibt. Ich glaube, es ist sogar noch so. Die ist offiziell abgeschaltet worden im April, aber tatsächlich funktioniert sie anscheinend noch. Ist, glaube ich, ähnlich wie bei Google, was auch den XMPP-Support offiziell eingestellt hat, aber es tatsächlich noch funktioniert. Genau, aber da muss man halt auch sagen, sozusagen, was das Praktische angeht, treffen ja dieselben Sachen wie bei WhatsApp. Also ich glaube, da ist gar nichts verschlüsselt. Also auf jeden Fall keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Auf keinen Fall, ja. Man teilt auch, ne, das muss man halt dazu sagen, wenn du so einen Konzern wie Facebook dahinter hast, dann ist es für die schon viel wert, einfach nur zu wissen, wen du kennst. Genau. So, und das ist so, ich meine, wenn man jetzt ein föderales Jabber-Netzwerk hat, dann kann es auch sein, dass der CCC theoretisch Schindluder damit treibt, wen ich kenne, also mit dieser Information. Aber da kann ich eben auch zu einem anderen Server gehen und ich weiß, also ich hoffe, dass der CCC es nicht tut. Bei Facebook nützt es nichts zu hoffen, da weiß ich, dass sie es deswegen den Dienst betreiben. Das ist ihr Geschäftsmodell. Punkt. Genau. Also das ist eine ganz andere Grundlage. Die Client-Software ist natürlich auch keine freie Software. Spricht nichts für, meines Erachtens. Das ist interessant. Ich finde es aus Marketingtechnik ganz interessant, dass das niemals gemerged wurde, WhatsApp und Facebook, weil Facebook laufen ja momentan so ein bisschen auch die User davon. Also gerade auch so stärker in diesem Messenger-Bereich, Gruppenchat und so weiter. Und darum war das, oder ist es, glaube ich, ein ganz geschickter Schachzug von Facebook, diese zwei Plattformen parallel zu betreiben. Weil unter Umständen hast du nicht immer die User, die WhatsApp benutzen, die auch in Facebook sind und andersrum. Aber natürlich hast du auch eine relativ große Rate an Usern, die halt beides benutzen. Und ich glaube, die wollen halt auch so ein bisschen das so separieren. Also auch wenn du jetzt heutzutage in so einen App Store reinguckst, egal welcher es ist, steht halt irgendwie nirgends prominent da, dass es dass es auch von Facebook ist, sondern das wird so auch unter dem Brand WhatsApp Messenger irgendwie noch gehalten. Man merkt auch nichts in die Corporate-Farben rein. Also dieser WhatsApp Messenger hat diesen grünen Ton. Bei Facebook ist ja alles in diesem Blauton normalerweise. Das heißt, man probiert es schon so ein bisschen den User vorzugaukeln, dass das doch was anderes ist. Ja, also ich denke, das macht auch Sinn. Die erste Reaktion, als Facebook WhatsApp gekauft hat, war ja auch, dass viele Leute, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich aufgehört haben, WhatsApp zu benutzen. Auf jeden Fall sind so die Downloadzahlen bei den ganzen anderen Messengern rapide nach oben gegangen danach. Und ich glaube, das hat Facebook natürlich realisiert. Und wenn sie das Ganze jetzt umbenannt hätten zu dem neuen Facebook Messenger oder da mehr das eigene Label drauf gedrückt hätten, dann hätte sie es wahrscheinlich noch mehr User gekostet. Eine Sache, wir schimpfen klar über diesen Messenger. Ich muss es so aus einer ganz anderen Sicht betrachten, und zwar aus der Sicht Usability/Landessprachenübersetzung. Da muss ich sagen, leider Gottes ist Facebook der Messenger, der in die meisten Sprachen auf diesem Planeten übersetzt wurde oder übersetzt worden ist. Okay. Das heißt, da gibt es auch ganz exotische Dialektsprachen, die da mit integriert wurden. Klingonisch. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen, aber so alles, was so auch Stammsprachen sind von irgendwelchen kleineren Regionen, sind da echt sehr, sehr gut implementiert worden. Klar, natürlich, die probieren natürlich wirklich an jedem Ende der Welt halt irgendwie User zu generieren. Wobei das bei vielen freien Softwareprojekten eigentlich auch so ist. Also das habe ich früher mal beobachtet, so bei Sachen wie KDE, dieser Oberfläche, die es auch für GNU Linux und andere freie Betriebssysteme gibt, dass sie da tatsächlich zum Teil Sprachen haben, die es woanders nicht gibt. Genau. Also, oder ich war zum Beispiel im August in Asturien, im Norden von Spanien, sehr kleine Provinz, die trotzdem ihre eigene Sprache noch haben und pflegen. Und wo Leute mir gesagt haben, dass sie Ubuntu benutzen, weil es Ubuntu auf Asturisch gibt. Mhm. So, und das sind zum Beispiel, und die anderen Betriebssysteme halt alle nicht, weil man für einen Markt von, also für eine Zielgruppe von 1 Million übersetzt man kein Betriebssystem. Richtig, ja. So, aber wenn man selber übersetzen kann, dann finden sich vielleicht Leute. Und ich glaube, dass sowas, das ist eigentlich ein Feature von vieler freier Software, wenn sie erstmal einen bestimmten Verbreitungsgrad hat. Und die Leute, die entwickeln, offen genug dazu für sind, auch Übersetzer und Übersetzerinnen einzubinden. Mhm. Also das ist nur eine Sache, die mir noch natürlich jetzt bei diesem Messenger aufgefallen ist. Weil ich gucke ab und zu mal so die Change Notes durch bei diesem Messenger und dann stehen drin Sprachunterstützung für die und die Länder und die Sprachen. Teilweise sind da Sachen dabei, wo ich denke, naja, eigentlich kenne ich mich, glaube ich, auf diesem Globus ganz gut aus. Aber da muss ich echt gucken, was, wo wird das gesprochen? Und dann, genau, guckst du halt mal danach und stellst du fest, irgendwie Verbreitungsgrade von 250.000 Menschen auf diesem Planeten. Denkst du, okay, das geht auch dann nur mit relativ hoher Marktmacht natürlich oder halt mit dem freien Ansatz. Ja, also der letzte von den drei großen Messengern, den ich jetzt hier noch mit aufgeführt habe, war halt der Skype als Programm, was Leute auch zum Chatten benutzen, was einen sehr hohen Verbreitungsgrad hat. Da auch jetzt sozusagen die große Warnung, Skype gehört Microsoft, so viele Leute haben es nicht gehört, aber es ist so. Und da gab es tatsächlich auch Änderungen im Skype-Protokoll mittelbar nach der Übernahme, die dazu geführt haben, dass Sachen, die theoretisch von Kontaktperson zu Kontaktperson ablaufen könnten, auch umgeleitet werden, immer über Microsoft. Genau, das ist, glaube ich, war AGB-Änderung, das stimmt, weil der Konzern Microsoft natürlich unter ganz anderen gesetzlichen Bedingungen auch läuft und auch gegebenenfalls auch für Patriot Act und so weiter und die ganzen Gesetze, die halt in den USA zutreffen, dann natürlich auch verpflichtet sind, solche Informationen rauszugeben. Genau. Und da gab es auch einen witzigen Fall, ist auch keine Verschwörungstheorie oder sowas, aber wo Leute nachgewiesen haben, dass wenn sie einen Link posten in einer Skype-Message und sie an eine andere Person schicken, also Heise hat das nachgewiesen, dann gibt es danach einen Klick auf den Link, auch wenn die andere Person nicht drauf klickt. Und zwar ist es so, dass Microsoft dazu auch Stellung bezogen hat und gesagt hat, sie überprüfen alle Links, die in Nachrichten verschickt werden, ob es möglicherweise Malware oder Viren oder sowas beinhaltet. Und die Leute waren total schockiert, als sie es gehört haben. Was? Microsoft hat auf meinen Link geklickt in meiner Private Message. Das Witzige, also das ist nur was den Leuten so vor Augen führen sollte vielleicht, dass tatsächlich diese Dinge mitgelesen werden, wenn man keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Genau, das war, glaube ich, dieses Testszenario, wo Heise eine Webseite irgendwie aufgestellt hatte und hat den Link unique verteilt. Die Webseite war nirgends publiziert und dann gab es irgendwie auf die Webseite komischerweise 2 Klicks, also 2 Hits statt 1, obwohl derjenige halt nur da draufklicken konnte. Genau. Ja, genau, also so viel vielleicht zu den dreien. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen mitgehört hat bei den anderen Sachen, dann weiß man, dass die aus so einem Privatsphäre-Sicherheitsaspekt sicherlich keine gute Wahl sind. Ich würde auch sagen, darum lass uns nicht so viel bei diesen Zeit verbraten, sondern lass uns mal zu den wichtigeren kommen. Genau. Also ich habe jetzt mal hier so aufgeführt, so als Übersicht, einmal Signal, ehemals TextSecure, dann Threema, Telegram, dann nochmal so ein Abstecher zu den unterschiedlichen XMPP-Clients, die es für Mobilgeräte gibt, Contalk und Tox, So und so, das ist so vielleicht in der Reihenfolge der Popularität, die es genau, sowieso schon gibt. Noch zwei anzubieten. Ich würde gerne mal über Hocker sprechen, weil es auch in dieser Debatte zum Thema alternative Messenger, als gerade dieser Facebook-Kauf von WhatsApp war, aufgepoppt ist. Ist eine deutsche Software. Sprechen wir gleich noch dazu. Und ich wollte noch mal was ganz kurz, weil du schon sprachst, Dezentralisierung, zum Thema FireChat noch was sagen. Kennst du das? Nicht wirklich. So ein Peer-to-Peer Messenger, der erzählen wir noch gleich. Gucken wir gleich mal. Gut. Dann vielleicht so. Ich fange mal mit Signal an, vielleicht. Mach mal. Also Signal. Glaube ich auch gerade in den Medien drin. Genau, oder? Signal kriegt Publicity. Ja. War vorher als Text Secure bekannt, das kennen vielleicht die meisten Leute, aber auf den Apple-Geräten hieß es schon immer Signal. Und ist sicherlich von dem, wie so die Sicherheit im engeren Sinne ist, das Protokoll eine der besten Softwares. Mhm. Also wo man wirklich sagen muss, die Leute, die das programmiert haben, die haben sehr viel Wissen, nach allem, was wie ich es beurteilen kann, was auch andere Leute beurteilen, und haben sehr viel Gedanken gemacht, waren auch die Leute, die dieses OTR-Protokoll so weiterentwickelt haben, dass es gut für asynchrone Kommunikation funktioniert, also gut für Kommunikation, wo nicht beide gleichzeitig online sein müssen. Und gut funktioniert in Fällen, wo eine Person mehrere mobile Geräte hat. Das ist zum Beispiel auch eine Schwachstelle von OTR. Das stimmt, ja. Wo es nicht funktioniert. Und das haben die weiterentwickelt zu diesem Axolotl-System. Das ist sicherlich ein guter Beitrag für die sozusagen sicherheitsrelevante Entwicklung in dem Bereich ist. Inzwischen sind auch alle Komponenten, die sie haben, Server und Client Software, komponentenfreie Software. Richtig. Mit Quellcode verfügbar. Ist prima und vielleicht auch so als Fun Fact, was ja, wie ich eben schon meinte, für Menschen sind oft immer andere Menschen als moralische Entitäten entscheidend. Edward Snowden empfiehlt genau. Signal und auch andere Software von Open Whisper Systems. Genau, so ein bisschen als die. Ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall eine der besten Software in dem Bereich ist. Muss das aber auch einschränken. Also ich muss auch sagen, es ist eine Software, die theoretisch federated ist, also die theoretisch föderierend ist, aber in der Praxis eigentlich zentral. Das heißt, wenn ich jetzt meinen eigenen Signal-Server aufsetze, dann können meine User nicht mit den Usern von dem offiziellen Signal genau. Server kommunizieren, richtig. Sondern das geht nur, wenn ich da freigeschaltet werde, was so ein bisschen das Konzept der Federation ad absurdum führt. Das wäre so, ich darf Anita eine E-Mail schicken, aber wenn ich dir eine schicken möchte, muss ich mich erst freischalten lassen. Genau. Und wenn dann irgendwie Konzern A sagt, wir empfangen jetzt keine Mails mehr von Konzern B, ja. weil wir den doof finden, dann geht's auf einmal nicht mehr. Und inzwischen, das haben wir ja eben auch gesagt, liegt der Wert eines Netzwerks auch ganz stark darin, wer es benutzt. Richtig, das ist die Währung dazwischen. Genau. Also deswegen ist es sozusagen die theoretische Möglichkeit, meinen eigenen Server zu betreiben, bringt mir nur was, wenn der tatsächlich mit dem anderen Server dann kommuniziert und die unterschiedlichen User miteinander kommunizieren können. Das ist bei Text Secure Signal den Leuten nicht so. Und eine Einschränkung, die insgesamt für die Messenger relativ merkwürdig ist, ist, dass es auf Android-Geräten nur mit Google funktioniert. Genau, also nur wenn es diesen Google-Push-Dienst gibt, den du eben schon mal angesprochen hattest. Und das ist insgesamt sehr ärgerlich, würde ich sagen. Also das ist für mich einer der Hauptgründe, die dagegen sprechen. Es betrifft prozentual gesehen natürlich wenig Leute. Aber ich denke, gerade Leute, die sich über Sicherheit Gedanken machen oder jetzt auch gar nicht mal unbedingt irgendwelche Nerds sind, sondern Leute, die sich Gedanken machen müssen, weil sie darauf angewiesen sind und sich sagen, wir wollen aus irgendeinem Grund keine Google-Komponenten hier auf dem Android-Telefon drauf haben, die können das dann auf einmal nicht mehr benutzen. Mhm. Und warum das genauso ist, also ich habe mich da eine Weile in unterschiedlichen Git-Issues und Mailinglisten und so rumgetrieben. Liegt meines Erachtens an einer gewissen Engstirnigkeit des Chefentwicklers bei Open Whisper Systems, dem das einfach egal ist und der genervt ist von den Leuten, die danach fragen. und für ein freies Softwareprojekt verhältnismäßig unfreundlich ist gegenüber Contributions von außen. Okay. So, das so vorweg, es gibt Leute, die daran arbeiten. Ich habe es am Anfang auch gesagt, auf meinem Telefon habe ich keine Google-Komponenten. Ich habe trotzdem eine Version von Signal auf meinem Telefon, mit der ich auch kommunizieren kann mit den anderen Leuten, die Signal benutzen. LibreSignal, können wir vielleicht auch noch einen Link unten gleich zu. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich gerade geguckt beim F-Droid Store, ob es drin ist. Es ist nicht drin. Genau. Es gab eine, ich will das nicht zu doll ausbreiten, weil das auch ziemlich viel dreckige Wäsche ist, aber es gab eine Auseinandersetzung auch zwischen den F-Droid-Leuten und den Leuten von OpenWhisper Systems, die darin gemündet ist, dass mehr oder weniger OpenWhisper Systems schon fast mit rechtlichen Konsequenzen gedroht hat, sollte die Software nicht entfernt werden. Oh mein Gott. Aus F-Droid, ja, das sind so, das ist jetzt für die User, ist es immer ätzend, sowas, glaube ich, mitzubekommen, dass eigentlich Leute, die vermeintlich das Beste von allen im Sinn haben, sich dann über so Sachen da überwerfen. Nutzt du die Implementierung ganz kurz, die Frage von Java Jeans oder was? Ja. Ah, ja, okay. Also Java Jeans Implementierung. Ja, ja. Genau, ich habe die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben, dass sich da noch was tut und dass die Änderungen, die sozusagen da gemacht werden, am Ende doch noch in TextSecure oder Signal drin landen. Ja. Ich würde es mir wünschen. Müssen wir mal gucken. Also das ist vielleicht auch was, wo Leute, wenn die da irgendwie hinterher sind, man muss sehr aufpassen mit Moxie, Marlin Spike, dem Entwickler von OpenWhisper Systems, dass man den nicht zu doll nervt, weil der, glaube ich, einfach wirklich dann das hart abblockt. Aber vielleicht, wenn Leute freundlich fragen oder sozusagen dezent äußern, dass sie Interesse daran haben, dass es so eine Version der Software gäbe, dann trägt es vielleicht dazu bei, dass es... ich mal sage immer, schön streicheln und genau, zärtlich ins Ohr flüstern und dich anbrüllen und sagen, mach mal bitte. Ja, ja, also der Umgang zu einem Internet ist ja oft nicht der beste und leider auch in so Hacker-Communities auch nicht immer der beste. Ja. Sagen wir so, ich habe Hoffnung noch, dass das was wird, weil es ansonsten schon eine ganz gute Software ist, aber es ist eine tatsächliche Einschränkung, muss ich auch sagen. Es ist zum Beispiel auch was es für Leute auf Ubuntu Phone oder Firefox OS schwieriger macht, selber eine Version dieser Software anzubieten und eben genau in einem Diversifizierungsprozess, den wir vorhin erwähnt haben, das doch einschränkt. Das ist, du schon sagst, das Problem in verschiedenen Plattformen, so, ist auch teilweise dann ein Thema, mit dem man sich im Freundeskreis oder im Kreis, wo man so eine Software irgendwie implementieren möchte oder gegebenenfalls zu einem anderen Standard zu wechseln, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du musst die Leute natürlich auch mitnehmen. Ja? Ja. Warum funktionieren so Dienste wie WhatsApp, weil halt alle das sind und es auf allen Geräten funktioniert? Ja? Muss man einfach mal so sagen. Und natürlich diese Einschränkung mit Signal ist natürlich ja nicht so schön, aber gut, da kann es ja auch weitergehen. Und auch andere Leute können sich natürlich an diesem Projekt auch beteiligen. Ne? Man kann natürlich da mit den Implementierungsstandards, die es da gibt, eigentlich auch sagen, okay, man macht da irgendwie, keine Ahnung, eine Open-Signal-Implementierung mit diesen Features. Ja, also das ist ja sozusagen der Versuch, also das, was ich eben erwähnt habe von Leuten, genau, ich hoffe, dass man sich da irgendwie wie einig wird, dass das in Zukunft besser funktioniert. So viel dazu erstmal vielleicht. Threema ist auch was glaube ich insbesondere in Deutschland sehr beliebt ist. Ich glaube das auch. Kommt aus der Schweiz, haben wir das Gefühl. Das ist ein bisschen das, ich finde das immer diesen Datennationalismus manchmal ein bisschen quatschig. Also ich glaube tatsächlich, dass die Situation für Daten in den USA schlechter ist, als sie es in bestimmten europäischen Ländern ist. Aber daraus zu folgern, dass dann alles, was aus Deutschland oder der Schweiz kommt, besonders gut sein muss, da wäre ich vorsichtig. Aber ich glaube, dass auch Threema da gerade, ich glaube, vieles hat er wirklich dann wirklich ausgelöst, als WhatsApp von Facebook gekauft wurde. Und da haben halt Leute so ein bisschen krankhaft angefangen, nach Alternativen zu gucken. Und muss man auch sagen, dass vielleicht gerade viele Messenger vielleicht auch gerade Leute, die nicht so gutes Englisch sprechen, auch schwierig waren zu verstehen. Und natürlich in der benachbarten Schweiz spricht man die gleiche Sprache. Man vertraut den Schweizern, die sind so liberal und so nett und süß. Und dann denkt man sich, ach, da kann so eine Schweizer Software eigentlich nicht meistens, wehtun. Nicht wehtun. Und vielleicht noch ein Punkt, was da so wichtig war. Threema war, glaube ich, WhatsApp von der Usability sehr, sehr ähnlich, ja, gleich von Anfang an. Das stimmt. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo die Leute sagten, also gerade vielleicht jetzt nicht die technisch Versierten, sagten, oh, das sieht ja aus wie das, was ich schon kenne. Da muss ich mich nicht groß umgewöhnen. Ja. Außer, dass da irgendwelche Punkte sind und ich da irgendwie einen QR-Code abscannen kann, wenn ich möchte. Aber ansonsten waren die Features, glaube ich, eigentlich relativ ähnlich wie bei WhatsApp. Ja. Nee, also ich glaube auch, dass das schon was dafür gesprochen hat. Sie haben auch von Anfang an eine bestimmte Form von Sicherheit etabliert. Auch promoted. Auch promoted, ja. Das angegeben, also die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dass sie standardmäßig aktiv war, dass es die standardmäßig auch für Gruppenchats genau so gibt, ist natürlich ein Feature, was für Threema spricht. Aber dazu muss ich auch sagen, es ist auch vollständig zentralisiert. Ne? Es ist halt ein Anbieter mit Servern in der Schweiz. Genau. Und es gibt keinen Quellcode. Ne? Threema gibt keine Quellcode raus. Es hat bestimmte Audits machen lassen, das hatten wir vorhin schon mal erwähnt, bestimmte andere Unternehmen, die dann irgendwas unterprüfen. Aber es gibt keinen Source Code, noch nicht mal für den Client. Richtig. Was mich nicht begeistert. Also das ist was dann eigentlich meines Erachtens schon ein Ausschlusskriterium eigentlich ist. Eine Sache muss ich sagen, was sie wirklich sehr gut gemacht haben, war die Thema die Verifizierung, also deines Gegenübers, war, finde ich, sehr... Zum Ampelsystem, ne? Genau, zum Ampelsystem plus das Scannen des gegenseitigen Public Keys, der in Form eines QR-Codes dargestellt war und der sozusagen an die Threema-ID gelinkt war auch für die Leute eine hohe Usability, um Kontakt einfach zu verifizieren. Und ich glaube, das war auch ein Grund gewesen, warum es auch so beliebt war, weil du musstest halt nicht irgendwelche kryptische Zahlenfolgen nachlesen, also vorlesen wie bei OTR, sondern du wusstest halt, gehst mit deinem Handy drüber, mit deiner Kamera, scannst denjenigen ab und weißt, okay, du bist wirklich der, wenn du sein sollst. Gell? Und die Kommunikation wurde also nicht per Man in the Middle irgendwie mitgehört oder abgerufen. Ja. Auch so ein Problem gibt es ich hatte ja vorhin mal das Beispiel gesagt, dass es darum ging, um meinen Freundeskreis, also einen Teil meines Freundeskreises aus irgendeinem Messaging-Dienst von den drei Bösen, über die wir gesprochen haben, in einem vernünftigen zu kriegen. Und da war sozusagen die erste Migrationsstufe war Threema. Also von WhatsApp weg zu Threema. Ging auch da durch ganz gut, weil ich zu dem Zeitpunkt, also wann war das? 2014, glaube ich, Anfang 2014, als WhatsApp gekauft wurde. Und ich dann wirklich so lang rumgenörgelt habe und sage, komm, das ist jetzt eine gute Chance, hier wegzuziehen. Und sie hatten auch einen ganz geschickten Marketing-Trick gemacht. Du konntest bei Threema, für die Android-Clients, konntest du Gutscheine kaufen. Du konntest also bei dem Webshop von Threema auf der Homepage, konntest du Lizenzpacks kaufen. Also, keine Ahnung, 5 Lizenzen für Summe X. Und damit konntest du, wenn du zu mir hingegangen bist und sagst, ja, pass auf, installier dir mal Threema, dann sagt er, keine Ahnung, ich habe bei Google keine Kreditkarte hinterlegt oder bei Apple und kann also die Applikation nicht kaufen. Und ich will auch nicht meine Kreditkarte hinterlegen, weil da weißt ja alles evil und so. Ja. Und da war halt das Problem, erstmal den Leuten zu erzählen, warum kostet jetzt so eine Applikation Geld? Also WhatsApp vermeintlich kostenlos, gell? Nach einem Jahr dann irgendwann mal 1 Euro oder so. Und warum wollen die jetzt von vornherein 2 Euro? Das sieht doch genauso aus. Und damit habe ich dann probiert, auch mit diesen Packages die Leute halt irgendwie zu sagen, pass auf, gar kein Thema, ich schenke dir jetzt einfach so ein Key, dann lädst du dir das runter, installierst dir das und dann hast du die Software drauf und fertig ist. Das ist doch super. Und damit halt die Leute dann relativ schnell von diesem WhatsApp wegzuziehen. Und dann natürlich auch mit dieser Funktion, du kannst ja, glaube ich, bei Threema auch das Telefonbuch irgendwie hochladen oder die Telefonnummern. Ich weiß gar nicht, wie das da im Detail geht. Ja, der findet ja auch automatisch. Genau, ne? Findet auch automatisch. Das heißt, du hast auch diesen ähnlichen Effekt gehabt wie bei WhatsApp. Du hast es irgendwie installierst und hast gesehen, oh, der ist ja auch da. Und das war, glaube ich, für die ein ganz geschickter Zeitpunkt mit der Kombination dieser Gutscheine plus die Features, die sie hatten, plus das Lookalike wie WhatsApp, die Leute da relativ schnell rüberzubekommen. Hm. Ja, also wie gesagt, für mich ist sozusagen die Vorhandensein von einem Quellcode ist eigentlich klar ein notwendiges Kriterium, weil ohne das müssen wir dem Dienstanbieter noch vertrauen. So. Und den würde ich so weit wie möglich gerne versuchen, da rauszukriegen. Und stimmt das alles mit der Schweiz? Ist vielleicht alles ein bisschen besser? Ich denke mir, die Leute, die den Threema-Dienst betreiben, meinen es tatsächlich auch gut. Mhm. Und dadurch, dass sie einem die Software verkaufen, sind sie hoffentlich nicht darauf angewiesen, mit den Daten von einem Geld zu verdienen. Das stimmt alles schon. Aber es sind technisch bessere Lösungen möglich. Ja, definitiv. Einfach, und da muss ich einfach sagen, jetzt gerade, wenn ich zum Beispiel Threema gegen Signal vergleiche. Heute hier und jetzt. Bietet Threema meines Erachtens keine Vorteile gegenüber Signal. Korrekt. Und Signal hat dafür noch ein paar andere Vorteile. Mhm. Ja, also zum Beispiel die Threema-Sicherheit ist Ende zu Ende, aber halt auch kein Perfect Forward Secrecy. Korrekt. Und wie gesagt, ne, für Signal gibt es immerhin den Quellcode, weswegen ich sagen würde, wer sich sozusagen zwischen den beiden entscheidet, wäre für mich das Votum klar für Signal. genau. Aber ist schon vor den anderen drei schon die Stufe Less Evil? Es ist schon mal Umverteilung. Mhm. Da muss ich zum Beispiel halt auch sagen, dass ich inzwischen schon fast einen Wert darin sehe, einfach, dass überhaupt darüber diskutiert wird und Leute andere Sachen als die drei großen benutzen. Das ist immer schon ein Fortschritt. Einfach, dass überhaupt Leute ein Bewusstsein dafür entwickeln, sich damit auseinanderzusetzen, was benutze ich, darüber in Diskussion zu kommen, dann sind sie vielleicht auch mehr bereit, zu anderen Sachen zu wechseln. Aber aus den genannten Gründen wäre das jetzt, was wenn mich jemand fragt, würde ich das von mir aus jetzt nicht mehr empfehlen. So. Wie ist das? Sind wir eigentlich gerade live? Kurze Frage. Nee, sind wir nicht. Okay, können wir eine kurze Pinkelpause machen? Alles klar. Ich drücke mal hier ganz kurz auf. Geht's jetzt weiter, genau. Viele haben es jetzt gar nicht gemerkt, aber wir mussten mal ganz kurze biologische Pause machen. Dementsprechend die Leute, die den Podcast jetzt hören, werden diese Pause jetzt nur für eine Sekunde gehört haben. Genau, also zurück zu unserem grandiosen Plan. Wir hatten gerade über Threema gesprochen, auch mit T, aber ein anderes Programm ist Telegram. Oder Ich wollte noch eine Sache sagen zu Threema. Und zwar, ich glaube, was mittlerweile auch sehr, sehr wichtig geworden ist, ist auch ein Desktop-Client. Weil teilweise ja Leute das ja auch im Alltag so nutzen, dass sie das natürlich den Messenger auf dem Handy benutzen, aber auch teilweise natürlich auch dann auf dem Desktop-Client nutzen wollen. Gerade, ich glaube, was auch so ein bisschen diesen Hype mit angestoßen hat, war auch, dass irgendwann, muss ich wieder ein Negativbeispiel nennen, dass klar von Skype konnte man das schon tun auf seinem Endgerät, da konnte man chatten und telefonieren auch mit dem Mobilgerät und mit dem Desktop und die haben sich auch synchronisiert. Und ich glaube, der nächste große Hype war für Thema Desktop und Mobile-Anbindung war, als WhatsApp diesen Webchat angekündigt hatte. Das heißt, dass ich auch mit meinem PC bequem mit der Tastatur natürlich auch dann chatten konnte. Stimmt, das ist ein Feature, da bin ich bis jetzt nicht so drauf eingegangen. Ich habe tatsächlich bei vielen Leuten in meinem Umfeld eigentlich gemerkt, dass das Telefon so ein bisschen das Desktop-Chatten schon verdrängt hat und dass auch eher Leute am Rechner sitzen, was am Rechner machen und dann trotzdem mit dem Handy chatten, wenn sie am Chatten sind. Aber stimmt natürlich, dass es eigentlich ein cooles Feature ist. Und bei Signal ist es zum Beispiel so, dass es ist in Arbeit. Genau, es gibt dazu, gerade von Signal, gibt es eine Implementierung, die von... Also als Chrome-Plugin daher. Genau, glaube ich, als nennt sich Signal Browser. Ist, glaube ich, noch gar nicht so, also ist noch gar nicht, glaube ich, wirklich verfügbar. Sondern ist halt noch eine, ich weiß nicht, ob das eine Alpha, Beta, wie auch immer ist, sie haben es nicht ausgezeichnet. Ist auf jeden Fall was sich gerade in Entwicklung befindet. Und da werden auch noch Leute gesucht, die gerne da mithelfen können, genau. Aber da merkt man, finde ich auch, dass diese Thematik Desktop, glaube ich, eine wichtigere geworden ist. Oder dass es auch viele Leute verlangen, da jetzt auch einen Desktop-Plan zu kriegen. Es kann gut sein. Also ich finde es eigentlich positiv, wenn Leute das einfordern. Mhm. Ein bisschen sagen ja immer alle, der Trend ist Mobile. In drei Jahren ist der Desktop tot. Das hoffe ich, dass es nicht eintritt. Insofern kann man ja heutzutage noch froh sein, wenn überhaupt noch Apps für den normalen Computer entwickelt werden, nicht nur für Mobilgeräte. Aber ja, das ist ein Punkt. Sage ich dann bei einem anderen Programm auch nochmal was dazu, genau, wie da die Situation mit dem Desktop-Client ist. Also vielleicht muss man es der Vollständigkeit halber sagen, dass Facebook, WhatsApp und Skype natürlich auch noch einen Desktop-Client mitbringen. Die haben einen Desktop-Client. Beziehungsweise Facebook Messenger hat den gerade eingestampft, aber okay, die bieten jetzt so einen Web-Service über eine Webseite an, die du dann wiederum von deinem Desktop auch bedienen kannst. Okay, also irgendwie so eine Art Web-Applikation, die aber die ganze Zeit mitläuft. Genau, dann kannst du dann in deinem Tab das offen haben und okay, dann... Ja, da auch eine Krankheit, diese ganzen Web-Apps. Naja, anderes Thema. Telegram? Telegram. Ja, Telegram. Telegram, der dritte der alternativen Messenger in der Reihe. Ja, also ich glaube, von Pro kann man da auf jeden Fall sagen, dass Telegram von der Usability auch sehr nah an WhatsApp dran ist. Definitiv. Vom Style her, von dem Ganzen, wie es funktioniert. Optisch sehr, auch dicht dran. Sehr nah dran hat. Von dem, was ich so gelesen habe, es gibt ja auch so Zahlen, die in die eine Richtung, die andere gehen, glaube ich, so die größte Verbreitung von denen, so, hatte ich gelesen. Also jetzt meinst du Signal, Threema und Telegram, hat ja Telegram die größte, okay. Ja, also war so, wie ich es wahrgenommen hatte, würde ich jetzt aber auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Der ist auch so zum Thema Abhängigkeiten, wem gehört's und sowas. Das sind die Leute, die diese russische Facebook-Version betreiben. Genau, V-Kontakte. Ja, genau. Also es wird, glaube ich, anders ausgesprochen. Aber eigentlich, genau, dieses V-Kontakte-Ding. Die machen auch Telegram. Genau, sehr gute Usability. Sehr viel Schnickschnack-Features, die ich persönlich auch quatschig finde. Sticker und so einen ganzen Kram. Aber das gibt Leute, die es wollen natürlich. Auch als positiv hervorzuheben, die Client-Software immerhin ist freie Software. Gibt es auch im F-Droid-Store? Die ist im F-Droid-Store auch drin. Die ist im F-Droid-Store, wurden da auch Sachen entfernt, die für nicht so mega gut befunden wurden. Mhm. Aber das ist zum Beispiel auch eine Software, die ohne Google-Komponenten und so auskommt. Ja. Die trotzdem nicht, obwohl es immer behauptet wird, den Akku leer saugt. Genau, aber man muss auch direkt dazu sagen, wie bei Threema und bei Signal und bei Skype und bei Facebook Messengers eine zentralisierte Software. Und wir haben den Quellcode für die Serverkomponente auch nicht. Also das nochmal ein Minuspunkt gegenüber Signal. Ja. Und was so die Sicherheit im engeren Sinne angeht, ist Telegram auch nur so mäßig. Das kann man direkt dazu sagen. Also Telegram bietet Ende-zu-Ende verschlüsselte Chats an. Genau, musst du aber explizit auswählen. Ne? Genau, das ist nur, wenn du es explizit auswählst und es ist nicht der Standard. Ja. Und ist halt, ja, also es ist nicht sehr benutzerfreundlich dadurch, dass man es extra auswählen muss. Es ist immer noch verhältnismäßig benutzerfreundlich, aber es schränkt es stark ein. Die Verfahren, die sie zum Verschlüsseln benutzen, sind keine üblicherweise getesteten Verfahren. Also die haben ihr eigenes Krypto-Protokoll da entwickelt. Ich habe da ein paar Analysen zu gelesen, ja, die sagen, ja, das ist nicht das Allerbeste vom Besten. Es gibt da theoretische Angriffsszenarien, dies und jenes, aber nach allem, was ich so mitbekommen habe, sind die auch eher theoretischer Natur. Also wenn man auf Telegram einen privaten Chat miteinander führt, nach allem, was ich so bis jetzt weiß, ist man da ganz gut geschützt, auch Ende zu Ende. Aber man muss sagen, im Gegensatz zu Signal oder auch den anderen Programmen, die wir gleich sprechen, ist Sicherheit nicht das Core-Feature, sondern ist es halt ein netter, lustiger Chat-Client, der eben auch Sicherheit dann so eingeführt hat, weil es irgendwie in war. Auch muss man dazu ganz klar sagen, die Gruppenchats sind nicht verschlüsselt. Genau, das stimmt. Die Telegram anbietet, was auch, das ist ja das Absurde, weil es war jetzt gerade in den Nachrichten hier wegen den Terroranschlägen in Frankreich, dass der IS angeblich, erst hieß es, er kommuniziert über die PlayStation, dann hieß es, er kommuniziert über Telegram, weil das sei ein böser verschlüsselter Messenger, was ein bisschen absurd ist, weil gerade die Gruppenchats und diese Broadcast-Listen, die es da gibt, was eine Gruppe ist, ohne dass die Gruppenteilnehmer wissen, dass sie in der Gruppe sind, weil gerade die nicht verschlüsselt sind, weswegen das reichlich doof vom IS wäre, wenn sie das benutzen würden. Aber, na gut, ist auch nur so ein Beispiel für so eine Diskussion, wie sie dann mal geführt wird, wenn sie in den Medien landet und die Leute keine Ahnung haben. Wobei ich ja vielleicht benutzen sie es ja auch, kann ja sein. Genau, das ist so ein bisschen an Telegram, würde ich sagen, ist sehr benutzerfreundlich, shiny, aber die Sicherheitsfeatures sind eigentlich nicht Kern des Konzepts und man findet dann halt auch so, also ich habe das zum Beispiel selber Erfahrung gehabt, so man hat mit jemandem einen privaten Chat und die Person installiert das Handy neu ja und kriegt dadurch einen neuen privaten Schlüssel zugewiesen. Mhm. und ich werde darüber nicht informiert. Und das Ding ist, es ist so, dass einfach meine Nachrichten nicht mehr zugestellt werden. Genau. Ne? Also die App informiert einen nicht über einen Schlüsseltausch. Die Kommunikation funktioniert einfach nicht mehr und ich denke, meine Nachrichten kommen nicht an oder genau. Die werden nicht gelesen oder die Person mag mich nicht mehr oder weiß ich auch. Oder blockt oder wie auch immer, ne? Ja, alles Mögliche. Und das ist so, ist jetzt, ne, ich meine, Bugs gibt es überall, aber ist ein Beispiel dafür, dass Sicherheit eben kein Core-Feature von Telegram ist, sondern eher so eine Dazugabe. So, ne? Man muss auch sagen, dass die ganzen Defaults in Telegram eher datenschutzunfreundlich eingestellt genau. sind. Ne? Also man kriegt standardmäßig diese Lesebestätigung. Es wird den Leuten immer standardmäßig angezeigt, wann man beim letzten Mal online war. Wenn man tippt, ja. Wenn man tippt, genau, das sind alles Features, von denen ich denke, ich bin nicht grundsätzlich dagegen, aber ich bin nicht der Meinung, dass es standardmäßig an sein soll. Genau, das sehe ich ganz genau. Auch nicht nur so, weil die Leute zu blöd sind, um es auszuschalten, sondern auch, weil alle Funktionen, die standardmäßig an sind, immer so mit einem sozialen Zwang kommen. Ja. Also sobald du zum Beispiel, wenn es standardmäßig an ist und ich schalte es aus, wirklich immer gegenüber meinem Gesprächspartner der anderen Person als jemand, der was zu verbergen hat. Genau. Und das ist dann, es macht immer, also ich bin immer der Meinung, Sicherheit sollte der Standard sein. Und wenn ich explizit möchte, dass die andere Person weiß, wann ich gerade tippe und wann nicht, dann kann ich das so einstellen. Aber es, ja, genau, sollte nicht der Standard sein. Das ist ganz interessant, weil Telegram schreibt auch explizit auf seiner Homepage, da gibt es halt die Frage, FAQ, warum nicht standardmäßig alle Chats geheim sind. Und dann schreiben sie halt irgendwie, die Idee hinter Telegram ist, ein Messenger für die breite Masse anzubieten, die nicht so viel Ahnung von Sicherheit hat und sich dafür auch nicht so wirklich interessiert. Also Zitat, ja. FAQ, Telegram von dem heutigen Tage. Also ganz klar, das sagt natürlich alles. Genau, also das ist schon eine Einschränkung. Wie gesagt, ne, ich habe am Anfang gesagt, ich habe zum Beispiel Telegram auch installiert, weil ich zumindest bei der Client-Software nicht das Gefühl habe, dass sie meine Freiheit jetzt irgendwie einschränkt. Mhm. Also ich meine, sie ist immerhin im F-Droid drin, sie wurde von den anderen Leuten auch gecheckt, weswegen ich jetzt so meinen Trade-off gemacht habe, dass ich sage, okay, ich habe das jetzt. Allerdings muss ich sagen, wenn sowas wie Signal oder sowas stärkere Verbreitung finde und auch im F-Droid verfügbar wäre, dann würde ich die Leute auch eher raten, nehmt eher das als Telegram jetzt. Es gibt insbesondere, weil die Gruppenchats auch verschlüsselt sind. Genau. So, ne? Das ist es gibt für Telegram auch einen Desktop-Client und das stimmt, genau. Und einen Web-Client. Richtig. Gut, dass du es einbringst. Ich hätte es jetzt wieder vergessen. Das ist gar kein Thema. und auch für alle gängigen Plattformen, also iOS, Android und auch Windows Phone. Und ich habe es jetzt gerade hier auf der Homepage gar nicht gefunden. Das war auch ein Grund, warum ich mit einem Teil, da steht's, ein Teil, also einer Peer Group, die ich habe, sind wir von WhatsApp zum Glück dann auf Telegram umgezogen, weil es gibt dafür einen Client für ein Firefox OS Telefon. Ja, das ist richtig. Das hat mir ein Freund auch gesagt. Das stimmt. Und ich habe halt. Der kann aber keine verschlüsselten Chats. Genau. Aber er kann, also es ist schon mal besser als WhatsApp und natürlich die restliche Gruppe dann auch bewegt hat, aus diesem WhatsApp Universum rauszugehen. Und wir hoffen natürlich, dass da das Feature halt nach implementiert wird. Ja. Also die Voraussetzungen sind halt irgendwie da. Und ich sehe gerade, siehst du, ich beobachte mich immer die ganze Zeit auf, was da jetzt gerade passiert bei Firefox OS, um halt auch demjenigen zu informieren, wenn er updaten soll. Und es gibt jetzt seit langem mal wieder ein Update von der Version auf Firefox OS und die ist von gestern, vom 25. November. Jetzt muss ich mir gleich mal die Release Notes angucken. Vielleicht haben sie jetzt das Feature endlich mal nachgezogen. Ja. Was man auch sagen muss, bei Telegram, also die Server-Software ist wie gesagt nicht frei, es findet auch keine Federation statt, also ein zentralisiertes System, aber die APIs sind relativ gut dokumentiert. Genau. Also das ist so für die nicht ganz so technisch versierten Zuhörerinnen und Zuhörer, API ist so das, wie man sozusagen kommunizieren kann und wenn die mit dem Server-Computer und wenn das nicht dokumentiert ist, dann macht es das eher schwierig und wenn das dokumentiert ist, dann ist es gut für andere Anbieter anderer Software. Also die sagen auch, von uns aus könnt ihr gerne eine eigene Client-Software schreiben. Genau. Was sich zum Beispiel meines Erachtens auch lohnen würde. Also das wäre eigentlich was, woran man mal Energie stecken könnte, eine Telegram-Software, Client-Software zu schreiben, die standardmäßig die verschlüsselten Chats einschaltet und dem Gegenüber signalisiert, wenn es zum Beispiel eine unverschlüsselte Verbindung aufbringen will, genau. Hallo, mein Client unterstützt nur verschlüsselt oder sowas. Das wäre auf jeden Fall was, was man machen könnte, wenn man denn Zeit und Muße hat, sich in sowas reinzuhängen. Was auch, glaube ich, ein Feature ist, was vielleicht so ein paar Nerds interessiert, ist, man kann in Telegram, man kann Bots schreiben für Telegram, genau, die einen über irgendwelche Sachen informieren, was so ein bisschen IRC-Feeling genau aufkommen lässt, mit dem man dann auch kommunizieren kann und denen man Befehle schicken kann. Ich bin in einer Gruppe auf Telegram, wo irgendjemand sowas, ich fand es mega nervig, es hat die ganze Zeit irgendwelche Werbung ausgespuckt, aber okay, man kann sicherlich auch sinnvollere Bots irgendwie schreiben. Genau. Ich kenne einige Nerds, die nutzen das auch für die Hausautomatisierung. Also wenn sich da eine Statusänderung gibt, nutzen die es halt so als Push-Notification gerade. Wie schon sagtest, weil das auch funktioniert über den F-Droid-Store, wenn du keine Google-Services installiert hast, genau, dementsprechend auch keine Push-Notifications von Google kriegst, kannst du mit diesem Bot quasi dir selbst eine Push-Notification zukommen lassen, ja, über die Applikation, und darum nutzen das relativ viele dafür. Ja, genau. Also wie gesagt, so Telegram ist, würde ich sagen, eine Übergangslösung im Gesamtsystem, aber eine, von der ich immer noch vertreten kann, dass man sie sich installiert, weil die zumindest so ja, ein paar gute Punkte hat und sie frei verfügbar ist in F-Droid und deswegen ja auch für Leute nutzbar ist, die sich von Google irgendwie lossagen wollen. So ein bisschen in einem würde ich jetzt gerne abfrühstücken. Die klassischen XMPP-Java-Clients? Genau, das können wir vielleicht mal machen. Vielleicht ganz kurz können wir was erzählen zum Thema, was ist dieses XMPP-Protokoll und warum gibt es da so viele Programme dafür? Ja. Und dann vielleicht können wir dann den Rest dann mit abfrühstücken. Genau. Also XMPP oder auch hauptsächlich bekannt als Java, glaube ich, ja. Ist in Messaging-Protokoll gewesen, immer noch sehr beliebt, ja, was so den höchsten Grad der Standardisierung, würde ich sagen, insgesamt hat. Also ja, wo sehr viel von Internetstandardisierungsgremien standardisiert wurde, ist eine große, riesige Community gibt, wo man auch sagen muss, das wird auch in ganz, ganz anderen Kontexten verwendet als fürs Chatten. Ja, also ja, das wird, glaube ich, auch zur Automatisierung von Prozessen, auch für Kommunikation von bestimmten Systemen, ja, also irgendwie irgendwelchen Cloud-Systemen, irgendwelche Cloud-Instanzen, die miteinander sich gegenseitig auf dem Laufenden halten, über XMPP. Tatsächlich meine ich gelesen zu haben, dass das Google Push Notifications intern am Anfang auch als eine Form von XMPP integriert waren, implementiert waren mit den Geräten. Genau, ist aber vor allem bekannt als Chat-Software, also die Leute, die Java kennen, kennen es als Chat-Software. Und intern haben auch relativ viele klassische Chatdienste wie MSN und Facebook früher eben ihre Sachen auf Java umgestellt. Und Java ist in seiner Normalform halt ein föderierendes Netz. Das genau heißt, wenn der CCC einen Server betreibt und die Free Software Foundation Europe einen Server betreibt und der Hackerspace nebenan, das sind alles Orte, wo man sich einen Account irgendwie einrichten kann, plus bestimmte Dienstanbieter wie web.de, GMX, Gmail, die haben einem alle automatisch schon einen Java-Account eingerichtet. Posteo vielleicht nochmal als Posteo, genau, datenschutzfreundlichere Lösung. Genau, insofern ist Java ein gutes, entwickeltes, weit verbreitetes Protokoll. Und das kann man natürlich auch auf dem Handy nutzen. Mhm. Also es ist insgesamt mehr für synchrone Kommunikation angelegt ursprünglich, genau, als für asynchrone. Wir haben das vielleicht schon ein paar Mal verwendet, vielleicht sagen wir dazu auch noch ganz kurzes. Also synchron bedeutet im Wesentlichen, dass die beiden Leute, wenn sie miteinander reden, gleichzeitig online sind. Also das, genau, was man im klassischen Sinne als Chatten versteht, dass man hin und her redet und weniger als die SMS-Kommunikation, die auch Pausen von Minuten, Stunden, Tagen beinhalten kann. Ja. Und genau, es gibt, man kann es trotzdem auch so verwenden. Es gibt für Android auch einige Clients, ja, die durchaus auch empfehlenswert sind. Das einmal Chat Secure zu nennen, das ist von den Leuten, die auch Tor machen. Genau, den Tor, das Tor-Netzwerk betreiben. Das Tor-Netzwerk betreiben ist ein, der auch ja, unterschiedliche Sicherheitsfeatures unterstützt. Es gibt Conversations, den ich, genau, auch empfehlen kann. Den nutze ich auch, dazu, ja. Dazu sage ich auch gleich noch was. Die haben auch ein paar coole Sicherheitsfeatures. Xabber ist, glaube ich, einer der beliebtesten, genau, Java-Clients. Genau, also da kann man sozusagen ein bisschen verbindend sagen, was an diesen ganzen Clients gut ist. Sie sind unabhängig von einem realen Dienstanbieter. Man kann sich den Server selber aussuchen. Dadurch, dass es federated ist, ist es ein sehr stabiles, unabhängiges Netz. Es gibt unterschiedliche Client-Implementierungen, es gibt unterschiedliche Server-Implementierungen. Also was die Zentralitätsfrage angeht und die freie Software-Frage angeht, sicherlich so das Beste, was man so kriegen kann. Sicherheit ist eine gemischte Angelegenheit bei Java. Genau, du musst dich eigentlich um deine Sicherheit selbst kümmern. Genau, das ist der Punkt, weswegen ich es normalen in Anführungsstrichen Leuten nicht so direkt nahelege, weil die Sicherheit zwar sehr gut sein kann, aber es per Default, also von den Starteinstellungen her, nicht ist. Genau. Und da gibt es halt dieses OTR, was schon ein paar Mal erwähnt wurde, was Perfect Forward Secrecy angeht. Es gibt von den Leuten, die Conversations entwickeln, jetzt auch relativ neu einen Standard, der Omemo heißt. Und Omemo ist eine Weiterentwicklung des Axolotl Ratchet, dem, was die Signal-Leute eigentlich geschrieben haben. Ja. Und das wiederum übertragen auf die XMPP-Java-Welt. Mhm. Und um was in Kombination mit bestimmten anderen Java-Features wie Carbon-Copies und sowas sowohl eine Perfect Forward Secrecy-Verschlüsselung ermöglicht, die auf mehreren Geräten von mir funktioniert, als auch über andere Java-Features auch eine Synchronisation der Chats zwischen meinen Geräten theoretisch ermöglicht. Mhm. Und die so ein paar Nachteile von OTR ausbügelt. Ja, das ist in den Conversations-Clients, die man sich so auf seinem Android installieren kann, gibt es das schon standardmäßig. Mhm. Aber momentan gibt es noch niemand anderen in der Java-Welt, der das implementiert. Sicher, dass es da noch keinen gibt, der das noch kann? Soweit ich weiß, gibt es momentan noch keinen Desktop-Client, der es kann. Also es gibt einen Feature-Request bei libpurple, genau, was so die Basis für Pigeon und bestimmte andere Programme ist, aber da ist, soweit ich weiß, zumindest noch nichts Funktionierendes am Start. Hatte ich das nicht erst gesehen bei Pigeon, glaube ich, dass es irgendwie implementiert wurde? Ich habe nämlich gerade die Tage... Ich würde mich wundern, ich kann hier auch mal gucken. Ich wollte gerade mal in die Changelogs mal reingucken. Von Pigeon hatte ich dann jetzt nicht erst gelesen. Also man muss dazu sagen, dass die Conversations-Leute das auch eingereicht haben zur Standardisierung. Insofern, es ist noch nicht standardisiert, aber ich denke, wenn das als Protokoll-Extension für XMPP akzeptiert wird, dann wird auch die Akzeptanz und die Implementierung und Verbreitung und sowas zunehmen. Aber der letzte Stand ist hier, dass jemand plus eins gepostet hat auf dem Ticket in dem Pigeon Bug Tracker im Sinne von, ich will es haben, aber am Start ist es noch nicht. Ich hatte das irgendwo gelesen, da war es vielleicht woanders. Ich dachte, es wäre schon in der Libpurple schon mit drin gewesen. Ja, so, ja, leider noch nicht. Wäre schön, weil das würde zum Beispiel dann auch eine Synchronisation, eine Verschlüsselung von Desktop und Handy Client. Auch zwischen unterschiedlichen Clients mit Synchronisierung der Chats, das wäre alles wäre schön. So ganz sind wir noch nicht da, aber ich denke, es ist durchaus machbar. Und da ist auf jeden Fall auch sehr verdienstvoll, dass die Conversations-Leute sich das sozusagen überlegene Sicherheitsprotokoll da implementiert haben und das rückübertragen haben auf die Java-Welt. Aber da muss man halt auch sagen, auch im Conversations-Client, der sonst ein sehr gut benutzbarer Java-Client ist, ist standardmäßig gar keine Verschlüsselung. Und das Schwierige ist auch, es ist wohl, wenn man davon ausgeht, dass die andere Person unterschiedliche Clients benutzt oder benutzen kann, dann ist es auch sehr schwer einzuschätzen, welche dieser Clients alle diese tollen neuen Features wie Omemo oder OTR unterstützen, weswegen das standardmäßig gar keine Verschlüsselung aktiv ist. Und das ist wiederum was, wo ich sagen muss, das kann ich meiner Mutter zum Beispiel nicht installieren. Ja? Wenn die da erst OTR irgendwas aktivieren, deaktivieren, das geht nicht. Ja, das ist auch so ein Problem, weil teilweise, wenn du dann natürlich eine standardmäßige Verschlüsselung aktivierst, nehmen wir mal an, du nimmst jetzt OTR und der auf der anderen Seite benutzt jetzt einen Client, der kein OTR kann, dann kriegt der halt irgendwie nur Gulasch zugeschickt und denkt sich, ist jetzt mein Client kaputt oder sonst irgendwas. Das ist natürlich auch so ein Problem. Ja, das ist halt Usability, ne? Ja, aber ich finde Usability von dem Conversions Client, das ist der einzige Client, den ich den einzigen Java-Client, den ich kenne, auf dem Handy, der sich anfühlt wie so ein WhatsApp, Telegram, wie auch immer. Also er fühlt sich nicht so an wie so ein Standard Jabber Messenger, also wie zum Beispiel Xaba oder so, das sieht ja wirklich dann wirklich noch alles sehr, sehr... Ja, aber dafür gibt es keine Emoticons bei Conversations. Ne? Oh mein Gott, da kann ich drauf verzichten. Ja, genau, das ist ja auch richtig. Also ich meine, kannst du, aber vielleicht bestimmte, also ich glaube ziemlich viele andere Leute nicht, ja, aber Telegram, die benutzen die Leute Sticker, die so groß sind wie ein ganzer Bildschirm. Ja? Also das ist, verstehe ich. Naja, gut, also was... genau, jetzt haben wir so ein bisschen aufgezählt, worum es bei Jabber geht. Die Nachteile haben wir schon gesagt, dass es ja, nicht so ganz einfach komplett zu bedienen ist, die Verschlüsselung stand nämlich nicht am Start. Es gibt momentan auch keine verschlüsselten Gruppenchats. Genau. Also die gibt es weder im Jabber-Protokoll vorgesehen, noch irgendein Client, der sie irgendwie umsetzt. Und dann, um an die Diskussion von ganz vorhin anzuknüpfen, Freunde finden automatisch. Geht auch nicht. Nee. Ich meine, was man machen kann inzwischen, was ein bisschen besser ist, ist, dass, ist schon mal ein Vorteil, man kann in sein Telefonbuch von Android auch die Jabber-ID von Leuten reinschreiben und der Conversations-Client mappt die dann automatisch auf Accounts in deinem Jabber-Dingsbums, aber du musst immer noch einen extra Account verwalten. Okay. Also da führt nichts dran vorbei. Noch ein Nachteil finde ich, dass Conversations ja nur ein XMPP-Client ist. Das heißt, den gibt es also jetzt nicht für Multiplattformen. Also es gibt kein Conversation jetzt für iOS oder für Firefox OS. Das heißt auch, da ist so ein Thema, ich glaube auch für die Akzeptanz, wenn du gerade probierst, deine Gruppe irgendwie zu migrieren auf irgendwas Neues und der hat jetzt irgendwie ein iOS, dann kannst du nicht sagen, pass auf, bei deinem, also wenn es jetzt Conversation auch für iOS gäbe, dass wenn der halt eine Frage hat, du sagen kannst, pass auf, klick da mal oben rechts, da ist immer hier neuer Chat beginnen oder sonst irgendwie was. Sondern mit verschiedenen Jabber-Clients hast du natürlich dann immer auch verschiedene GUIs und verschiedene Funktionalitäten. Das ist dann auch relativ schwierig, dann die Leute sozusagen zu überzeugen. Ne? Ja, also ich finde es eigentlich gut, dass es da so eine Diversität gibt. Im Idealfall hätte man einen Client, den es überall gibt, den man so den normalen Usern empfehlen kann und dann für die Leute, die es wollen, halt eben noch andere Clients. Das wäre so, wie ich mir das wünschen würde, aber das ja, genau. Man muss sagen, dass insgesamt so die iOS-Lage bei Jabber-Clients auch wesentlich schlechter ist. Das stimmt. Also von dem, was ich gehört habe, zum Beispiel ChatSecure auf iOS funktioniert nur, wenn es im Vordergrund läuft. Also wenn du es minimierst, kriegst du keine Nachrichten mehr, weil die nicht Push irgendwie bedienen können. Das ist natürlich sehr unschön. Um die Jabber-Diskussion jetzt so ein bisschen zu retten. Ich will noch eine Sache zu Conversation sagen. Ist, glaube ich, der erste Jabber-Client auf meinem Android, der extrem akkusparend ist. Das stimmt. Also ich hatte schon andere im Einsatz, die haben mir gefühlt nach einem halben Tag den Akku leer gesogen. Darum hatte ich auch jetzt auch monatelang keinen Jabber-Client mehr auf meinem Telefon aktiv bei der Benutzung. Vielleicht für die, die auch diese negative Erfahrung gemacht haben, Conversations ist wirklich da, also Energiemanagement machen die richtig gut. Ja, dafür gibt es keinen dunklen Theme für die App, aber das war ja, ein kleiner Punkt am Rande. Genau, Thema. ja, also einen spannenden Jabber-Client, den ich extra aufgeführt habe und den vielleicht viele von euch noch nicht kennen, ist Contalk oder Contalk oder wie auch immer man es ausspricht, also sozusagen wie Kontakt, aber mit Talk am Ende und mit K am Anfang. Genau, richtig. Und Contalk ist im Wesentlichen ein Jabber-Client, der aber viele der negativen Features, die wir gerade erwähnt haben von Jabber-Clients, ausgleicht. Und zwar ist es so, dass wenn du den startest, dann ist es ähnlich wie bei WhatsApp oder Signal, dass er einen über die Telefonnummer registriert, dann einen User-Account anlegt mit einem Hash der Telefonnummer und dann Hashes für die ganzen anderen Telefonnummern in deinem Adressbuch berechnet und nachguckt, ob es diese Leute auch in dem Dienst schon gibt, sodass man das Auffinden von Freunden eben über die Telefonnummer macht. Das ist ziemlich cool. Also du hast sozusagen dieses Anti-Feature nicht, dass du einen extra Account brauchst, sondern findest die Leute automatisch in den Dienst benutzen. Ein zusätzliches Feature ist, dass es standardmäßig per Default und auch nicht so einfach abschaltbar alle Chats immer verschlüsselt. Okay. Und was, zwar auch Ende zu Ende. Aber als Einschränkung dazu muss man sagen, per PGP. Und nicht, nicht per OTR. Also das heißt, man hat keine Forward Secrecy, aber es ist Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das heißt, es ist schon ein hoher Sicherheitsstandard. Auch auf Tofu-Basis, also ne, erster Kontakt reicht sozusagen beim ersten Kontakt, vertraut man dem anderen. Und was so einen guten Zwischenschritt, würde ich sagen, zwischen Jabber und den anderen Diensten darstellt, hat auch so einige Features, so wird zum Beispiel Bilder übertragen, funktioniert. Mhm. Es gibt ja viele Jabber-Lösungen, bei denen es tatsächlich einfach immer nicht funktioniert, Dateien zu übertragen. Ja. Ich weiß auch nicht genau, warum oder was die da immer für Probleme hatten früher. Aber häufig natürlich auch so ein Thema bei Jabber, wenn du Bilder übertragen möchtest, dass der andere annehmen muss und irgendwann der Timeout reinläuft. Das heißt, wenn du jetzt asynchron kommunizieren möchtest, nach dem Motto, guck mal hier, habe ich gerade gegessen und schickst es halt per Chat und der andere will sich das erst dann eine Viertelstunde später angucken, weil er gerade da Zeit und Lust hat auf sein Telefon zu gucken, dann ist meistens diese Session vorbei und er hat dieses Bild nie bekommen. Ja, genau. Also das ist was, also Kontakt macht, sieht vom Interface her genauso aus wie so andere Dienste. Du hast Bilder von Leuten, die werden aus dem Adressbuch auch automatisch rausgefischt und zugeordnet zu der Telefonnummer. Du klickst drauf, wenn du ein Bild überträgst, sieht man auch ein Preview von dem Bild, was erstmal ein runtergerechnetes Preview im Fenster, solche Sachen, die man eigentlich haben will. Ist sehr gut, ich bin ein großer Freund davon, die ist alles freie Software und der Entwickler oder die Entwickler davon sind auch sehr zugänglich für irgendwie Request. Support und Requests und Anfragen, so nette Leute. Als Einschränkung muss man dazu sagen, es gibt gar keine Gruppenchats momentan, das ist natürlich ein Manko, weil es die arbeiten im Moment an einer eigenen Weiterentwicklung von Jabber, um halt diese Gruppenchats zu ermöglichen, verschlüsselte Gruppenchats. Und bis es die gibt, gibt es halt keine. Und man muss natürlich auch sagen, es gibt keinen iOS-Client dafür, es ist halt ein reines Android-Ding. Es ist so, dass man mit regulären Jabber-Usern darüber reden kann, also der Server von Kontakt föderiert auch nochmal. Okay. Es ist aber momentan noch so, dass die einen dann hinzufügen müssen über den Hash-Usernamen, den man hat. Aber man kann den sich sozusagen anzeigen lassen, dem normalen Jabber-User zeigen und dann kann man mit dem chatten. Allerdings ist der Chat dann wiederum nicht verschlüsselt, weil der in dem PGP-Schlüssel-Austauschsystem nicht drin ist. Ja. Da würde ich mir wünschen sozusagen, dass wenn es bei Kontakt, wenn die sozusagen diesen Omemo-Standard hätten, das wäre ein Riesenfortschritt. Und wenn man da einfacher externe benutzen und mit denen dann zum Beispiel OTR benutzen könnte, dann wäre das eine sehr saubere Rundumlösung, die sowohl Advanced Features, sage ich jetzt mal, bietet, als auch sinnvolle Default-Einstellungen, sodass man es Leuten einfach geben kann. Was ich immer noch bei diesem ganzen Jabber-Ökosystem vermisse, ist, dass die Clients mitteilen können, was für Verschlüsselungsarten sie dann unterstützen oder was für ein Jabber-Protokoll sie eigentlich fahren, mit was für einen Verschlüsselungsstandards. Also es wäre natürlich total klasse, wenn viele Jabber-Clients, wenn du, keine Ahnung, ich bin jetzt mal so ganz banal und sage, Kontalk mit Conversations jetzt irgendwie probiere zu verknüpfen, also mit dir zu chatten, dass ich dann, wenn ich dann bei Conversations irgendwie antippe OTR und dann sagt der, schickst die erste Message ab oder suchst halt den Kontakt hier aus und sagt, Moment, der Client meldet, er kann halt nur das und das und die Verschlüsselungsmöglichkeiten möchtest du vielleicht nicht lieber, was weiß ich, PGP nutzen oder sonst irgendwas. Genau, also das wäre, also idealerweise managen die das automatisch. Genau. Und wenn dann die Schlüssel jeweils schon etabliert sind, dann ist gut und wenn nicht, dann werden sie zu dem Zeitpunkt etabliert und wenn sich ein Schlüssel geändert hat, dann wird man darüber informiert. Das wäre das, was man eigentlich will. Da sind wir leider noch nicht, das stimmt. Also Kontakt ist zum Beispiel auch ein Programm, dessen Userbasis leider natürlich verhältnismäßig klein im Vergleich zu den anderen Sachen. Aber ist was, wo ich sagen würde, das geht im Prinzip in eine gute Richtung, weil es Usability mit Federation und Anbieterunabhängigkeit verknüpft. Und es ist zum Beispiel so, dass die haben zwar einen eigenen Standard-Server, aber du kannst in der App in den Settings selber den Server umstellen. Mhm. Ja, es ist nicht so, dass du irgendwas neu kompilieren musst oder andere Sachen irgendwo anders runterladen, sondern du kannst selber einen Server betreiben, den da eintragen. Das wäre eigentlich was, wo ich mir wünschen würde, dass es mehr da in die Richtung geht, aber ja. Was noch zu Kontakt zu sagen ist, beim F-Droid Store gibt es komplett gratis und umsonst. Also natürlich freuen die sich auch über Spenden, logischerweise. Wenn du das aus dem Google Store runterhältst, ist es eigentlich auch kostenlos, bietet aber In-App-Purchases an, also dass du da praktisch darüber dann deine Software, dass du ihnen halt was Gutes zukommen lassen kannst. Was meinst du gerade? Bei Kontor. Genau. Du kannst die, wenn du die im regulären Play Store runterlässt. Kann man spenden oder was? Gibt's eine In-App-Purchase. Ah, okay. Eine In-App Purchase, über die man spenden kann. Genau, über die man spenden kann, genau. Genau, aber es ist kein Freemium, also du kriegst schon das komplette Paket. Ganz genau. Also vielleicht andersrum nochmal gesagt, wenn man mal die Software sich runterlädt, hat die alle Features. Diese In-App Purchase Geschichte ist nur ein Spendenbutton für das Projekt, also für die Leute. Ja. Genau, also ja, das ist schon ein Projekt, ich finde es cool, und wenn da draußen Leute sind, die irgendwie hacken wollen und Zeit haben, wäre das auf jeden Fall was man unterstützen kann. Ich sehe es nicht als die Software, die morgen WhatsApp ablöst, so tatsächlich. Aber sag ich mal, gerade für Leute, die sowieso schon Jabber benutzen, also die einen Bezug halt zu Jabber haben, könnte das ein Projekt sein, wo man irgendwie auch Energie reinstecken kann. Mhm. Wäre cool. Ja, dann würde ich zum letzten Kleinen kommen, den ich noch auf der Liste habe. Ja, sprich. Der was radikal anderes ist als die anderen. Und zwar, das ist Tox. Kennen vielleicht viele Leute auch nicht. Und Tox ist ein System, was komplett dezentral ist. Ja? Also es ist eine der Softwares, die komplett ohne Server auskommt. Mhm. Und die über Distributed Hash Tables funktioniert. Mhm. Das ist ein Mechanismus, der eigentlich aus dem Torrent-Protokoll kommt. Mhm. Und wo genau, also man findet seine Leute komplett ohne Server. Das ist ganz viel Mathematik und schlaue Sachen, die da im Hintergrund passieren, dass das alles funktioniert. Plus es ist, wie gesagt, komplett dezentral, alles freie Software, benutzt immer OTR, also auch schon einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Du kannst es auch nicht ausschalten. Und da sind wir bei anderen Sachen jetzt auch nicht eingegangen, ist auch nicht zentral. Die arbeiten auch an Voice- und Video-Unterstützung, also es ist als Skype Ersatz, ja. Geplant. Per WebRTC, gell? Bin ich mir noch gar nicht genau sicher, wie sie es umgesetzt haben, aber das kann schon sein. Und genau, also das ist was, wo ich sagen würde, das ist von der Theorie her, toppt das die anderen Sachen, auf jeden Fall. Weil es, wie gesagt, eine komplett sichere Infrastruktur ist. Du kannst es nicht abschalten. Es ist noch nicht mal so, dass du von außen wissen kannst, wenn du den Netzwerkverkehr von jemandem mitsniffst, ob der dieses Programm überhaupt benutzt. Mhm. Also es ist kein bestimmter Port, den man irgendwie erkennen kann, sondern es ist wirklich, du bist anonym gegenüber anderen Leuten in der Benutzung dieser Software. Sehr cool. Nachteil, offensichtlich, du brauchst einen eigenen Account, also du brauchst keinen eigenen Account, aber du musst deine Freunde manuell hinzufügen. Genau, indem du einfach zum Beispiel den Code abscannst oder wie. Genau, genau. Ich glaube, die haben inzwischen auch einen Dienst, der auch so ein Lookup über Telefonnummern machen kann. Mhm. Bin ich mir aber nicht genau sicher. Also ich hatte das einmal letztens irgendwann installiert, einen Android-Client, da hat er mich am Anfang gefragt, ob ich meine Präsenz in einem Art Telefonbuch öffentlich machen möchte oder nicht, dann finden mich Leute automatisch, angeblich. Mhm. Wenn ich das nicht mache, dann aber halt auch nicht. Ne? Das ist halt auch eine gute Sicherheitspolicy. Einschränkender Faktor, großes Manko ist, dass von der Architektur her bedingt, das nur sehr begrenzt einsatzfähig auf mobilen Geräten ist. Ja? Also wer sich so ein bisschen damit auskennt, man kann sich sozusagen vorstellen, normalerweise das Einfache an einer zentralisierten Struktur ist, du hast halt eine Adresse. Genau. Du machst halt irgendwie eine Verbindung damit am Anfang und hast danach über das Betriebssystem so eine Art Push-Dienst, wo du halt immer aufgeweckt wirst. Genau. Von dem Server, wenn eine neue Nachricht da ist. Und das ist eine relativ simple von der Struktur her Sache. Bei Tox ist es so, dadurch, dass du keinen Server hast, genau, musst du die ganze Zeit sozusagen deine Finger ausstrecken ins Netzwerk. Und du musst immer relativ viele Finger ausgestreckt haben, weil es ja immer sein kann, dass ein anderer Knoten verschwindet. Eine Person geht offline, sitzt gerade im Funkloch oder sowas. Und um das Gesamtnetz nicht zu verlieren, hat man immer ganz viele Verbindungen, das Netz aufrechterhalten, muss die permanent aufrechterhalten. Das verhindert dann, dass das Telefon in den Standby-Modus geht. Genau. Und das saugt einem voll den Akku leer. Und auch einen hohen Datenverbrauch. Ja, also ich habe da jetzt Statistiken gesehen, die... Ja, also ich glaube, es ist so im Gegensatz zu Videostreamen auf YouTube kein hoher Datenverbrauch, so, aber fällt auf, ja. Also es sind schon im Bereich von, weil ich glaube, ich hatte es mal eine Weile laufen und das sind schon irgendwie 40 Megabyte im Monat, die da so mindestens. Okay, ich hatte mal Atox am Laufen auf meinem Telefon und hatte mal gemonitort. Ich habe ja mit CyanogenMod kannst du ja auch verschiedene Traffic Counter für verschiedene Applikationen ersetzen. Ah, das wusste ich gar nicht. Wusstest du nicht? Okay, das kannst du Und da habe ich gesehen, waren es, glaube ich, mal, ich habe es dann eingerichtet und laufen lassen, das waren irgendwie so 15 Megabyte am Tag oder so. Okay. Wo so eigentlich nichts drüber lief produktiv, gell? Ja, genau. Und das ist natürlich dann schon, du denkst, okay, wenn du jetzt einen kleinen Datentarif hättest, also nur 15 Megabyte, dass du einen Messenger benutzen kannst, gibt für viele Leute, die, keine Ahnung, 300 oder 500 MB irgendwie im Monat nur als Datentarif haben, also als mobilen Datentarif, ist es natürlich dann schon echt, also nicht praktikabel. Klar, also dass ich da passiert auch einiges, glaube ich. Also das hat schon eine aktive Entwickler-Community und ich würde mir auch wünschen, dass da mehr passiert, aber das ist, also sehe ich jetzt persönlich auch noch eher als eine Fernlösung sozusagen. Also da sehe ich noch nicht, dass das in nächster Zeit wirklich mobil einsatzbereit sein wird. Es gibt da schon ein paar Ideen, wie man dieses Problem lösen kann mit den vielen Verbindungen, so dass man sozusagen Stellvertreterknoten benutzt, die einen für einen diese Dinge maintainen und einem garantieren, dass sie nicht offline gehen. Mhm. Das ist dann so eine, da führt man dann eine kleine Föderalisierung wieder ein bisschen für die Hintertür ein. Es wär von der Infrastruktur immer noch ein interessantes Modell, aber da denke ich, muss man erstmal abwarten, ob die das hinkriegen. Das Schöne ist daran, es gibt einen Yola-Client dafür. Ja. Und es, glaube ich, kommt aber auch mehr so aus dem Desktop-Bereich, glaube ich. Also es gibt, ja, Frage ist ja, ob es nächstes Jahr noch Yola für uns gibt. Ja. Also es ist, glaube ich, eher so geboren im Bereich Desktop. Es gibt halt für alle exotischen auch Betriebssysteme, gibt es halt da Clients dafür. Das Mobile-Thema ist, glaube ich, erst so die letzten Monate mit dazugekommen. Das war vorher gar kein Thema so richtig. Man sieht es auch an den Clients. Also ich glaube, auf Android habe ich diesen Antox ausprobiert. Das ist, glaube ich, der einzige, der irgendwie nett anzusehen ist. Die anderen sind irgendwie alle, geht gar nicht. Also wenn du nicht Hardcore-Nerd bist und eine externe Tastatur an deinem Android-Telefon betreibst, kannst du es einfach nicht bedienen. Ja. Ja gut, also ich meine, das war jetzt so ein bisschen so die Übersicht über die Sachen, so die ich mir gedacht hatte. Ja, ich hätte noch soll ich davon jetzt so ein 3-Sätze-Fazit ziehen oder wollen wir erst noch die diskutieren, die du jetzt ins Spiel bringst? Ich habe noch zwei Stück, die sind auch relativ kurz, da habe ich jetzt auch nicht so viele Erfahrungen damit. Ich wollte die bloß der Vollständigkeit nochmal nennen. Vielleicht kannst du auch mal mit auf die Homepage drauf. Ich bin gerade am Checken hier. Okay. Hocker, sagtest du? Genau, ich würde mit FireChat anfangen. FireChat ist ein Messenger für iPhones und Android-Devices, was ohne zentrale Strukturen auskommt. Das heißt, wir hatten vorhin mal drüber gesprochen, föderales System. Die denken auch ein Stückchen weiter, was passiert, wenn dein Mobilfunknetze und so weiter ausgefallen sind. Damit kannst du praktisch mit deinem Telefon per Bluetooth und Wi-Fi so eine Art Peer-to-Peer-Ad-Hoc-Netzwerk aufbauen. Ja, interessant. Und dann praktisch auch über andere Leute hinweg dann chatten. Das bedeutet also, mach jetzt mal ein Beispiel, du bist halt irgendwie zu dritt. Der A zu B können kommunizieren, weil die relativ dicht dran sind, aber A zu C nicht, weil die Distanz von A zu C halt einfach zu lang ist. Aber über die Person B, die halt zu beiden relativ dicht dran ist, könntest du praktisch dann miteinander chatten. Ja. Soweit ich weiß, ist es Closed Source. Ich habe das noch gar nicht so richtig mir, ja, die Homepage ist auch. Ja, das ist Closed tatsächlich. Ist, glaube ich, Closed Source, oder? Ich guck gerade mal, was die Wikipedia dazu sagt. Ja. Okay. Ja, das ist natürlich dann wieder genau. Ein kleiner Spielverderberpunkt. Leider, ich hab's bloß nur auch mitbekommen, weil es 2014 halt im Irak halt als sie da halt da zensiert haben für Kommunikation, die viele Leute als P2P-Netzwerk genutzt wurden. Und halt auch so bei so Protest- und Katastrophengeschichten kommt das ab und zu mal vor, dass Leute dann dieses FireChat benutzen. Ja, irgendwie auch seit Mitte des Jahres gibt es wohl eine End-zu-End-Verschlüsselung. Da habe ich auch nicht verifiziert. Ich habe es auch lange nicht mehr installiert gehabt. Ich muss mal wieder mal vielleicht das mal installieren und mal mit ein paar Leuten einfach mal testen, was da passiert ist und was die Software macht. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht geguckt, ob es die im F-Droid-Store gibt. Also wenn es nicht freie Software ist, dann gibt es den F-Droid nicht. Ich weiß nicht, ob die frei ist. Die Homepage sagt halt irgendwie gar nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Guck mal, FireChat. Nee, da steht nicht. Vielleicht wird es dran geschrieben. FireChat, das sieht was anderes aus. Chat locally over Bluetooth. Mhm. könnte vielleicht ein Fork davon sein. Ich weiß es nicht. Eine ähnliche Idee. Das ist aber das, was ich auch vermisse, ist wirklich so ein Tool, was auch komplett wie Atox halt wirklich auf Peer-to-Peer-Basis funktioniert. Aber auf einer anderen technischen Basis noch ohne das Internet auskommt, genau. Das ist natürlich ja, das ist sowieso ja so ein bisschen so die Utopie, die man ja gerne hätte, dass die Technik, die wir haben und die natürlich auch eigentlich dazu in der Lage ist, sich selbst zu vernetzen, ja. Und zwar nicht in dem Sinne von, dass mein Kühlschrank Milch neu kauft, sondern halt auch im politischen Sinne, genau. Dass wenn aus irgendeinem Grund wir kein Internet mehr haben sollten, unsere Router, unsere Telefone halt eigene Netzwerke aufspannen, genau. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, aber das, genau, ja, eigentlich leider irgendwie noch nicht am Start. Leider nicht am Start, richtig. Aber ich finde der Gedanke finde ich gut. Die Umsetzung vielleicht jetzt explizit in diesem Produkt lässt sich drüber streiten. Logischerweise gibt es halt, weil die Homepage ja nicht viel sagt, dann jetzt momentan nur ein Mobile-Client. Ich weiß, ob es dafür einen Desktop-Client gibt oder sonst irgendwas. Ja. Wenn da Leute vielleicht mehr Ahnung davon haben, können sie uns natürlich auch gerne schreiben. Gut, der zweite ist noch, nennt sich Hocker. Ich glaube, ist sogar eine Berliner Firma. Genau, Hocker Betriebs GmbH, die sitzen hier in Berlin und irgendwie auch weitestgehend aus dem Club-Umfeld, würde ich einfach mal sagen, gab es jemand, der das Ganze mal ins Leben gerufen hatte und ich glaube angefangen hatte das Ganze mit einer Software, mit der du quasi per GPS-Position und Key, was du hattest, dir gegenseitig Dateien zuschieben konntest. Mhm. Über das Mobilfunknetz oder über das gleiche WLAN. Die haben sich dann gefunden, die Clients, und konntest du halt relativ einfach Dateien austauschen. Und dann im zweiten Evolutionsstep wurde es dann auch ein Chat-Messenger, mit dem du halt chatten konntest. Und ich glaube, das Ganze hat erst so einen Push bekommen. Ich glaube, letztes Jahr, als die Stiftung Warentest hatte, irgendwie Messenger getestet. Okay. Und es war irgendwie Mitte des Jahres, war halt, es war im Juli, gab es halt die August-Ausgabe der Stiftung Warentest. Und Stiftung Warentest hatte damals die Hocker-App als Testsieger gekürt. Ich kenne den Artikel halt leider nicht. Aber dadurch hat das Ganze nochmal so einen Push bekommen und ist dann mir nochmal präsenter geworden, weil ich hatte diese App damals nur abgestempelt als Thema Dateien übertragen, halt irgendwie problemlos zwischen zwei Mobilfunkgeräten, auch plattformunabhängig, also auch zwischen Android und iOS. Gab mit kein Desktop-Client und auch für andere Mobilfunkbetriebssysteme gab es halt keine Möglichkeit. Aber halt, wie gesagt, problemlos unter den Androids und iOS-Geräten hat auszutauschen. Und das ist mir einfach dann nochmal aufgepoppt und ich wollte der Vollständigkeit halt nochmal sagen, weil das kennt man vielleicht, Leute, die Stiftung Warentest lesen, kannten vielleicht dann mal Hocker oder nutzen Hocker und wir haben jetzt dazu gar nichts gesagt. Darum. Ja, ich habe mir gerade mal die FAQ hier reingezogen. Die sind auch keine freie Software und begründen das so ein bisschen so lala, würde ich jetzt sagen. Also meine Einschätzung davon. Also sie sagen einerseits, dass sie ein Unternehmen sind und Geld machen müssen so, und das ist schon irgendwie auch ein valides Argument. Mhm. Aber ich muss auch sagen, es gibt halt andere Firmen, die auch Geld verdienen mit freier Software. Es geht vielleicht nicht auf dieselbe Art und Weise und vielleicht ist man da nicht das Startup, was am nächsten Tag irgendwie das Geld druckt. Mhm. Aber man muss sich halt auch immer vor Augen führen, dass wir halt über einen Bereich reden, der wirklich sensibel ist. Und zwar, wie schütze ich Kommunikation nachhaltig und effektiv? Und das sind immer Sachen, wo ich mir denke, wenn es nicht anders möglich wäre, so eine Software zu installieren, so eine Software zu entwickeln, als unter so einem Modell, dann wäre das immer noch besser, als sie nicht zu entwickeln. Mhm. Aber andere beweisen ja auch, dass es durchaus möglich ist, sichere, gut bedienbare Software zu entwickeln. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, lasst uns dann doch lieber zusammen daran arbeiten. Und so ein bisschen die, es wird hier so ein bisschen runtergespielt, zu sagen, naja, wir müssten voll viel Aufwand betreiben, um Rogue-Clients auszuschließen. Das müssen die anderen ja offensichtlich auch nicht. Also wenn man sein Serverprotokoll gut genug schreibt, dann muss man vor dem Client auch keine Angst haben, denke ich. Naja, genau. Also ich finde es immer sehr schade. Ist jetzt aber auch so meine so Ad-Hoc-Einschätzung, jetzt nachdem ich nur kurz die FAQ überflogen habe. Also das stimmt schon, gebe ich dir recht. Also ich bin ja auch gerne bereit, für Software Geld auszugeben, weil ich halt auch genau weiß, dass Softwareentwickeln einfach man zwar in der Freizeit machen kann zum Spaß und alles gut ist, aber gerade wenn halt Software auch eine gewisse Größe und Qualität erreichen soll, kosten ja auch solche Code-Audits auch richtig Geld. Und dementsprechend finde ich das immer gut, wenn man dafür die Software auch bezahlen kann. Also nicht vielleicht immer zwingend muss, aber ich bin auch jemand, der gerne mal den Donate-Button mal irgendwo drückt oder gerade wie was auch diese In-App-Purchases hier, Contalk, anbietet. Also ich will jetzt die Software nicht nutzen, aber ich habe sie mir jetzt gekauft, um diese In-App-Purchase zu machen, um einfach da den Leuten was Gutes zu tun, um halt da zu helfen, auch weiterzuentwickeln. Genau, also die Contact zum Beispiel sind auch sehr transparent, wenn man nun mal auf contact.net geht statt .org. Mhm. Da sind die Kosten für den Server aufgeschlüsselt, den sie betreiben, und wie viel sie durch Spenden eingenommen haben, um das irgendwie... Ah ja, tatsächlich, ja. Also sehr transparent, so wie sie mit den Sachen umgehen. Ja, ich muss auch sagen, also ich finde es auch gut, wenn es sozusagen Spendenmöglichkeiten gibt. Ja. Und würde mir auch wünschen, dass sowas in Zukunft vielleicht stärker in F-Droid integriert wird. Also, dass man vielleicht einmal irgendwie einen Account anlegt und danach einfach so für die App spenden kann. Wobei die F-Droid-Leute halt entgegnen, dass sie gerne vermeiden wollen, überhaupt Accounts von Leuten anzulegen und auch eigentlich keine Kreditkartendaten verwalten wollen, was ich auch alles verstehen kann. Aber das würde ich mir irgendwie schon wünschen, wenn wir da in Zukunft eine bessere Lösung finden. Andererseits muss ich auch ganz klar sagen, auch als jemand, der ein großer Freund freier Software ist, bin ich eigentlich auch der Meinung, dass Software im hohen Maß heutzutage so ist wie Infrastruktur ist. Ja? Also Leute können nicht ohne Software leben, und wenn Leute von Software ausgeschlossen sind, dann sind sie von der Teilhabe an der Gesellschaft und der Kommunikation und vielen anderen Dingen ausgeschlossen, weswegen ich eigentlich auch mal so ein bisschen dafür werbe, politisch gesehen, Software auch als einen Teil der Daseinsvorsorge zu sehen und der Meinung bin, dass es viel mehr öffentliche Gelder dafür geben sollte, eben freie Softwareprojekte zu finanzieren. Ja, also einfach zu sagen, hey, es gibt hier einen Bedarf, einen offensichtlichen Bedarf an einer bestimmten Entwicklung. An Kommunikation. Genau. Grundbedürfnis. Und dass es da einfach Geld dafür gibt, öffentliche Gelder, die Leute, die solche Software entwickeln, dann halt über Wasser halten können. Und dass man sozusagen da auch dann arbeiten kann. Also es wäre ja durchaus denkbar, dass es dafür ein bestimmtes Budget gibt, um das sich freie Softwareprojekte bewerben. Und ähnlich wie zum Beispiel das Tails-Projekt in Schweden auch sehr viel Geld vom Staat bekommen. Man darf sich natürlich jetzt nicht vollständig abhängig machen von Staatsgeldern, genau. Dann kommt man in andere Abhängigkeiten, Probleme, lalala. Aber wäre insgesamt wünschenswert. Also weil du gerade das Thema ansprichst, ich finde ja auch sowas ganz gut für Thema Supportleistungen. Also das heißt zum Beispiel jetzt nicht die Projekte direkt finanziell fördern, zum Beispiel einfach aber Sachen, die einfach viel Geld kosten und auch gerade kleinen Unternehmen die Chance geben oder privaten Entwicklern zum Beispiel über solche Code-Reviews und Code-Audits da als Staat den Mittel zur Verfügung zu stellen oder auch Ressourcen und zu sagen, hey, ich bin gerade dabei, eine coole Chat-App zu schreiben, bin jetzt an diesem Punkt, würde ihr gerne jetzt online stellen oder verbreiten. Ich hätte gerne mal jemanden, der drauf guckt. Und für so einen, ich sag mal, so einen Einmalentwickler ist da jetzt sich ein Code-Audit einzukaufen einfach auch nicht bezahlbar. Wäre natürlich vorausgesetzt, die Software wäre frei verfügbar, freie Lizenz. Das heißt, dass auch die Gesamtgesellschaft an so einem Code-Audit oder an dem Code, was daraus entsteht oder verbessert wird, auf jeden Fall auch was davon hat. Sondern nicht, dass es halt in ein Produkt Chat-Messenger ABC reinläuft, sondern das ist halt dann eher ein Code, der halt eine hohe Qualität erreicht und dann auch für andere verfügbar ist, dann irgendwie reinstecken könnte. Ja, das wäre wirklich schön. Man muss ja zum Beispiel auch als kleine Einschränkung, wir haben vorhin die Signal-Leute so hoch gelobt, sagen, die waren nicht von Anfang an frei und offen, ne? Ach so, wusste ich gar nicht, ja. Die haben irgendwann öffentliche Gelder bekommen und Voraussetzung dafür war, dass sie es offen machen. Mhm. Und dann haben sie es auch gemacht, aber nicht von Anfang an. Okay, das wusste ich nicht. Die waren am Anfang Whisper Systems und wurden dann irgendwann erst zu Open Whisper Systems. Okay. Was aber auch, also ich meine, da muss man ja keine Helme machen. Ich freue mich über alle Software, die frei wird. Und erklärt vielleicht aber auch so ein bisschen den Entwicklungsstil, warum die Leute eher nicht ganz so offen sind gegenüber Contributions von außen. Okay, natürlich, ja, das kann natürlich einiges erklären, ja. Genau. Ja, also ich würde jetzt mal so ein kurzes Fazit ziehen. Ja, bitte. Bei den Messengern, also ich würde sagen, es gibt insgesamt eine sehr positive Entwicklung der letzten Jahre. Einmal, dass es mehr unterschiedliche Messenger gibt, dass es Weiterentwicklung in der Sicherheit gibt, dass es eine andere Awareness bei den Leuten gibt, sich da mehr mit auseinanderzusetzen. Es gibt gute Alternativen zu den bestehenden Messengern und es gibt unter den Alternativen auch welche, die besser und schlechter sind. So. Und wie gesagt, ich kann keinen vollumfänglich allen Leuten für alle Situationen empfehlen. Ich würde sagen, so dass von dem Funktionsumfang, der Benutzbarkeit Signal sicherlich auch der Sicherheit, die er bietet, mit so zu den Besten gehört. Und ich würde den relativ stark empfehlen, wenn sie das Problem in den Griff bekommen würden, dass sie auch auf Nicht-Google-Telefonen sozusagen funktionieren. Und da kann ich sozusagen Leuten ans Herz legen, ich weiß, die meisten Leute betrifft es nicht, aber selbst die Leute, die es nicht betrifft, vielleicht trotzdem auch irgendwie darauf zu achten, dass das ein Feature ist, was vielleicht entwickelt werden sollte. Vielleicht mal bei dem alternativen Entwickler Java Jens vorbeischauen, sagen, danke, dass du es machst. Damit sozusagen die Leute, die sich da für Verbesserungen einsetzen, auch irgendwie nicht das Gefühl haben, sie werden da voll hängen gelassen. Und als Bereich, wo auch noch irgendwie Entwicklung stattfindet, wenn Leute Bock drauf haben, die sowieso aus dem Java-Umfeld kommen oder sich mit Java auskennen, bei Contalk mitmachen, habe ich immer als sehr offen erlebt, Pull-Requests machen, wenn man programmieren kann, kann man da sicherlich dran mitentwickeln. Und im lange, lange Sicht Auge offen halten, was so komplett dezentrale Lösungen angeht, gucken, ob da mal was benutzbar wird, weil da das wäre nochmal ein qualitativer Schritt in eine ganz neue Richtung. Ja, das sehe ich ganz genau so. Ich glaube, dem kann ich nichts hinzufügen. Cool. Gut, Hannes, dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für diese sehr, sehr aufschlussreiche Sendung. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ist doch länger geworden als gedacht. Genau. vielleicht ergibt sich ja mal die Chance, mal nach einem halben Jahr mal wieder den Markt abzugrasen und zu gucken, was ist denn zwischenzeitlich passiert. Weil wenn wir jetzt gerade die Entwicklung des letzten Jahres sehen, passiert da jetzt gerade sehr, sehr viel auf diesem Markt. Das ist richtig. Dann können wir uns vielleicht auch die doch etwas länger gewordene Einführung nicht mehr sparen, aber sie doch sehr zusammenstauchen und dann auf die Session heute verweisen. Das sollte man auf jeden Fall so tun. Danke für die Einladung. Dankeschön und bis bald. Vielen Dank für die Zuhörer natürlich. Fragen, Anregungen, Kommentare gerne per E-Mail oder die anderen Kanäle, die wir anbieten. Hannes wird ganz genauso unter der Folge in den Contributors mit drinstehen. Da auch Kontaktdaten, also wenn ihr da Fragen habt, gerne über die Kommentarfunktion, gerne per E-Mail und was für andere Möglichkeiten ihr noch habt. Da freuen wir uns ganz, ganz doll drauf. Ja, würde ich sagen, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ciao.